Achso, wir möchten jetzt anfangen. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie, euch, zur Veranstaltung im Kapitalismus und Sozialismus. Die eine Veranstaltung im Rahmen einer Diskussionsveranstaltungsreihe ist unter dem Titel Das Ende des Kommunismus, zur linken Kritik am Stalinismus. Und bevor ich den Referenten des heutigen Abends vorstelle und vielleicht noch ein bisschen in die Veranstaltung einleite, in die heutige Veranstaltung einleite, gibt es noch eine Anmerkung in eigener Sache. Die Veranstaltung wird organisiert, oder die Veranstaltungsreihe wird organisiert von der Gruppe Linex, Initiative gegen jeden Extremismusbegriff. Und wie der Name schon sagt, wendet sich diese Gruppe gegen den sogenannten Extremismusansatz. Das Ordnungsmodell, der Extremismusansatz, geht von der Annahme aus, dass es ein linkes und ein rechtes Extrem gibt, welches man von der demokratischen Mitte anhand bestimmter meist formaler Kriterien abgrenzen kann. Eins dieser das meistgenannte Kriterium ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ob man sich sie erkennt oder nicht. Wir lehnen dieses Modell, dieses Ordnungsmodell zur Beschreibung der politischen oder der gesellschaftspolitischen Sphäre ab. Wir haben mehrere Gründe dafür angeführt, unter anderem auch in Papieren, die hier auf den Stühlen liegen. Einer dieser Gründe ist beispielsweise, dass mit diesem Ansatz das Phänomen des Neonazismus in Deutschland nicht adäquat beschrieben kann. Ein weiterer Grund ist, dass Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus und andere ideologische Elemente des Nationalsozialismus in ihrer breiten gesellschaftlichen Verankerung mit diesem Ansatz eher relativiert werden, eher verkannt werden, in der Analyse nicht so gewichtet werden, wie das notwendig wäre und dann natürlich auch in den entsprechenden Maßnahmen, die gegen solche Phänomene getroffen werden sollen. Ein dritter Punkt, und auf den möchte ich ein bisschen näher jetzt nochmal hinweisen, ist, dass dieses Modell darüber hinaus dazu dient, überhaupt die Sphäre des politisch Sagbaren zu organisieren. Das heißt, mit diesem Extremismusansatz handelt es sich auch um ein Instrument, mit dem die Grenzen des Sagbaren bestimmt werden kann, mit dem auch die Form von demokratischem Engagement bzw. von politischer Partizipation festgelegt werden können oder eben die bestimmte politische Aktionsformen ausgeschlossen werden und als nicht angemessen in der Gesellschaft behandelt werden. Genau dieser Punkt hat in den letzten zwei Jahren, oder besonders im letzten Jahr, nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen, vor allen Dingen mit der konservativ-liberalen Regierung. Ein praktischer neuer Drive ist mit dieser Familienministerin Christina Schröder eingezogen, die ganz besonders dafür steht, dass diese Initiativen, die sich heutzutage gegen Neonazismus wenden, eine Erklärung unterschreiben sollen oder in der Öffentlichkeit bekennen sollen, dass sie zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, dass sie von sich aus bekennen müssen, dass sie keine Extremistinnen und Extremisten sind und dass sie gleichzeitig auch in der Öffentlichkeit mit ihren Unterschriften etc. dafür gerade stehen sollen, dass sie mit solchen Initiativen, die in den Verdacht des Extremismus geraten könnten, nicht zusammenarbeiten. Ganz praktisch hat sich dies jetzt niedergeschlagen in einem Demokratiepreis, der von der Sächsischen Landesregierung und der Antonio Amadeo Stiftung ausgelobt worden ist. Und die Landesregierung und die Stiftung haben die nominierten Initiativen dazu aufgefordert, dass sie, wenn sie für diese Preisnominierung überhaupt in Frage kommen wollen, müssen sie eine sogenannte Extremismusklausel unterschreiben. Also eine Klausel, in der sie mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie zur demokratischen Grundordnung sich bekennen, dass sie selbst dafür Verantwortung tragen, all ihre Bündnispartnerinnen und Bündnispartner darauf abzuklopfen, ob die in den Verdacht des Extremismus gelangen können oder im Extremismusverdacht stehen oder nicht. Unter anderem wurden sie aufgefordert, sich selbst bei den Verfassungsschutzbehörden darüber zu informieren. Dieser Preis sollte gestern Abend verliehen werden. Nominiert war unter anderem eine Initiative aus Pirna, das sogenannte Akubitz, eine Initiative, die seit Jahren sehr gute Arbeit macht in Pirna, antirassistische Arbeit, Veranstaltungen organisiert, Diskussionen über Antisemitismus und im letzten Jahr alleine 30 Projekte veranstaltet hat. Und diese Initiative war sogar für den Hauptpreis vorgesehen. Das ist nicht zu verachten, der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert gewesen. Das ist eine Summe, die für einen ehrenamtlichen Verein eine relativ große, auch materielle Bedeutung hat, wenn es um die zukünftige Arbeit geht. Es gab dann gestern Abend bei der Preisverleihung einen kleinen Eklat, weil die Initiative hat diesen Preis abgelehnt. Sie hat den Preis abgelehnt mit Argumenten, die auf der Gruppe Inex sehr nahe sind und die wir sehr gut nachvollziehen können. Sie hat den Preis abgelehnt unter anderem mit der Begründung, dass sie es verweigern, ihre Bündnispartnerinnen und Bündnispartner darauf abzuklopfen, mit wem die oder ob sie vielleicht in den Verfassungsschutzbericht auftauchen oder nicht. Sie verweisen dabei unter anderem darauf, dass im Verfassungsschutzprozess als verfassungsfeindlich gilt, wer sozialistische Zielstellungen verfolgt, sozialistische Zielvorstellungen verfolgen, zumindest nominell, auch die Partei Die Linke und die SPD oder Fraktionen der SPD. Sie haben es auch damit abgelehnt, dass sie darauf verwiesen haben, dass ganz viele Initiativen, gerade beispielsweise eine Gruppe namens AIDA in München, vor den Gerichten geklagt haben gegen ihre Einordnung als linksextremistisch in Verfassungsschutzberichten und die Gerichte diesen Klagen stattgegeben haben, dass also der Verfassungsschutz eine Einteilung vorgenommen hat, die dann von Gerichten als nicht zutreffend bewiesen wurde. Dass das aber schon reichen würde, mit so einer Initiative zusammenzuarbeiten, die im Verfassungsschutzbericht einmal steht, um beispielsweise eine staatliche Förderung nicht mehr zu bekommen. Das war ein Begründungszusammenhang. Ein zweiter Begründungszusammenhang, der vielleicht noch grundsätzlicher ist, ist, dass die Initiative zurückgewiesen hat, überhaupt unter so einen Generalverdacht gestellt zu werden, dass sie keine humanistische Zielstellung verfolgen würden. Und ein dritter Grund, den die Initiative in ihrer Erklärung anführt, ist, dass sie zwar sehr wohl zu diesen menschenrechtlichen und humanistischen Bestimmungen des Grundgesetzes stehen, allerdings nicht kritiklos das Grundgesetz bejahen, beispielsweise eine Kritik an der Abschaffung des Asylrechts haben, die 1993 vonstatten ging und gerade wegen ihrer humanistischen und antirassistischen Ausprägung eine kritiklose Bejahung des Grundgesetzes nicht mittragen können. Das waren drei Gründe aus der Erklärung, die auch hier ausliegt, auf den Stühlen und die wir empfehlen würden. Warum wir das jetzt hier an den Anfang stellen, ist auch, dass wir denken, dass diese Konsequenz, die eine zivilgesellschaftliche Gruppe zeigt, dass die sehr, sehr viel Respekt verdient und dass die selten ist. Die meisten zivilgesellschaftlichen Initiativen und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Kritik am Extremismusansatz formulieren das, arbeiten aber dann weiter mit dem Begriff oder arbeiten weiter innerhalb dieser Logik und auch dieser staatlich gebrauchten Logik. Jetzt hat erstmalig meines Wissens eine Initiative so einen starken Schnitt gemacht und hat damit ja nicht nur den Preis von 10.000 Euro ausgeschlagen, sondern riskiert damit staatliche Zuwendungen und Förderungen für die Zukunft. Es kann also sein, dass die Initiative nicht mehr weiterarbeiten wird, was sie aber will. Also sie arbeitet ehrenamtlich, sie ist auch bereit, weiter zu arbeiten. Sie geht das Risiko also ein, unter erschwerten Bedingungen weiterzuarbeiten. So eine Konsequenz ist selten geworden heutzutage. Auch so ein Verständnis von politisch sein oder Zivilgesellschaft sein und die Unterstützung vom Staat auch an gewissen Punkten auszuschlagen. Das ist was wirklich bisher einzigartig ist und deswegen würde ich fast zu sowas Emphatischem wie Solidarität aufrufen, was selten geworden ist mittlerweile in so einer postautonomen Linken. Aber das verdient wirklich Unterstützung und wir sind begeistert von diesem Schritt. Wir würden gerne ein kleines Symbol auf materieller Art ausbringen. Ich gebe hier sowas wie einen improvisierten Klingelbeutel rum. Sonst wird bei Veranstaltungen gerne das Geld, was bei einer Veranstaltung gesammelt wird, dazu genommen, um den Referenten das Fahrgeld zu bezahlen oder ein kleines Honorar. Unser heutiger Referent hat auf die Anfrage, was er für ein Honorar will, geantwortet, er würde für eine Bratwurst und ein Bier referieren. Deswegen können wir jetzt sagen, alles, was jetzt reinkommt, würden wir gerne dem Akubitz spenden. Als kleines Symbol für diese Entscheidung. Wer diese Entscheidung also solidarisch mittragen möchte, der kann jetzt ein kleines Zeichen dafür setzen. Danke. So viel zur Vorrede, die vielleicht nicht ganz mit dem Thema zu tun hat, aber allerdings natürlich doch, weil wir als Initiative gegen jeden Extremismusbegriff, der nicht ohne Grund für eine Veranstaltungsreihe zur linken Kritik des Stalinismus vorbereiten und durchführen. Wir denken, dass die Ablehnung des Extremismusbegriffs eben nicht nur heißt, häufige politische Ordnung oder das politische Ordnungsmodell von heute zu kritisieren und die Linke an sich, weil sie eben als linksextremistisch bezeichnet wird, als unfehlbar oder kritiklos anzusehen. Ganz im Gegenteil, wir möchten nicht die Linke, die radikale Linke, die parlamentarische Linke, also praktisch kein Spektrum, gegen Kritik abdichten. Wir denken aber, dass die Linke, wenn sie jemals wieder so etwas wie eine überwiegende Mehrheit oder wenn sie überhaupt mal eine überwiegende Mehrheit von ihrem historischen Potenzial überzeugen will, dann muss sie alles das, was im linken Namen an menschenverachtender Politik geschehen ist, aufarbeiten, aufdecken. Sie muss also sich das Wissen darüber aneignen, wie das geschehen konnte. Sie muss Erklärungen dafür haben, zutreffende Erklärungen, wie es zu den stalinistischen Verbrechen kommen konnte, warum sie von so vielen Kommunistinnen und Kommunisten getragen wurden oder relativiert worden sind, lange, lange Jahre lang, teilweise bis heute. Und sie muss natürlich Bedingungen entwickeln und entwerfen, dass sich Ähnliches nicht wiederholen kann. Insofern gibt es auch, wenn man sich die Kritik des Stalinismus oder die Kritik des real existierenden Sozialismus anbetrifft, von links so etwas wie einen kategorischen Imperativ, sich damit zu beschäftigen. Allerdings unterscheidet sich diese Kritik, diese linke Kritik, sehr wohl von dem, was auch im Namen des Extremismusansatzes an links kritisiert wird. Und man könnte jetzt ganz viele Bestandteile nennen. Auch das Erkenntnisinteresse von linken kritischen Ansätzen geht oft viel weiter, wenn sie diesen kategorischen Imperativen, die ich gerade so ein bisschen angedeutet habe, folgen. Aber ein hauptsächliches Merkmal ist wohl, dass all die Kritik am Stalinismus, am real existierenden Sozialismus, die vom Hintergrund des Extremismusansatzes geschieht, vor allen Dingen die bestehende Gesellschaft gegen eine Perspektive, gegen eine emanzipatorische Perspektive abdichtet. Die Gesellschaftsentwicklung im emanzipatorischen Sinne hört mit dem Bestehenden eigentlich auf. Aus linker Perspektive betrachtet, sollte die Kritik am Stalinismus und Realsozialismus genau das Gegenteil bewirken, nämlich die Perspektive wieder deutlich machen, die Bedingungen emanzipatorischer Politik genau wieder in den Mittelpunkt stellen. Und das ist dann ein sehr großes Unterscheidungsmerkmal oder vielleicht eines der entscheidenden Unterscheidungsmerkmale. Und das lässt mich direkt zu unserem heutigen Referenten kommen, der genau das tut. Rüdiger Matz hat in zwei Texten in der Phase 2, in der Nummer 34 und Nummer 36, glaube ich, also aktuelle Zeitschriften dieses Jahres, die Lehren für die Linke diskutiert, wie diese aus dem Scheitern des Realsozialismus ziehen sollte. Zwei lesenswerte Aufsätze. Er schrieb unter anderem in dem zweiten Aufsatz in Phase 2, 36, 2010, unter dem fast programmatischen Titel "Ich bring schon mal den Müll runter", über die Probleme gesellschaftlicher Integration im Übergang vom Kapitalismus zur befreiten Gesellschaft. Und diese beiden Texte gaben uns als Gruppe sozusagen genügend Hinweise, um dir all die Fragen aufzuhalten, die wir auch in dem Ankündigungsflyer über den kapitalistischen Charakter des real existierenden Sozialismus hatten. Rüdiger Matz wohnt und arbeitet in Leipzig. Er hat vor einiger Zeit schon das Buch Krise im Realsozialismus, allerdings unter dem Namen Matthias Jarz, veröffentlicht. Das Buch ist antiquarisch erhältlich. Rüdiger Matz arbeitet nicht nur mit der Gruppe Index zusammen, sondern unter anderem auch mit der Gruppe Theorie und Praxis aus Berlin, mit der Gruppe Peres, die wir bei einer unserer Veranstaltungen demnächst auch noch hier in Leipzig begrüßen werden, und mit der Jungen Linken gegen Kapital und Nation. Und damit bin ich dann endlich auch schon bei dem heutigen Vortrag und hoffe, dass wir einen schönen und spannenden und 45 Minuten dauernden Vortrag erleben dürfen. Ja, vielen Dank. Von meiner Seite aus nochmal schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ja, vielleicht vorweg zur Gliederung, wobei ich befürchte, dass die nicht so viel hergibt. Ich habe nämlich nur drei Teile. Zum Ersten möchte ich ein bisschen was in der Einleitung zum Gegenstand meines Vortrags sagen. Das ist insofern ein bisschen schwierig, weil es tatsächlich ein weites Feld ist, in dem in dem Ankündigungstext ist ja sozusagen von den eher empirischen Fragen der Ökonomie, der Planung im Realsozialismus bis hin zur Frage, ich überspitze es mal ein bisschen spöttisch, wie man denn vernünftigerweise Kommunismus macht, ziemlich alles enthalten, und ich fürchte, da werden 45 Minuten eher knapp. Ich habe mich deshalb tatsächlich eher so auf, wie soll ich sagen, die Frage konzentriert, warum beschäftigt man sich mit dem Kram überhaupt? Im zweiten Teil soll es aber tatsächlich doch ein bisschen empirisch, auch historisch zur realsozialistischen Planung gehen. Will so ein paar, wie soll ich sagen, ja, fast schon chronologische Anmerkungen doch loswerden, weil ich mir gedacht habe, dass ich hier keinen Vortrag für Realsozialismus-Ökonomie-Spezialisten halten sollte. Und im dritten will ich dann aber tatsächlich zu den politischen Konsequenzen kommen. Gut, zum Teil 1, den ich mal ganz ungewöhnlich Einleitung genannt habe. Das Erste, was mir eingefallen ist, als ich sozusagen die Überschrift der Veranstaltung heute Abend gelesen habe, wie kapitalistisch war der Sozialismus, habe ich gedacht, was ist denn das für eine beschissene Frage? Das Zweite, was ich gedacht habe, war, ja gut, aber eigentlich schreibe ich ja genau zu dieser Frage Sachen. Und das Dritte, was ich mir gedacht habe, war, warum denn dieses Unbehagen bei der Überschrift? Und dazu ist mir tatsächlich was eingefallen. Der Grund für das Unbehagen, warum ich gegenüber der Frage, ich will es mal im Konjunktiv formulieren, starken Vorbehalt hätte, wenn ich nicht die Gruppe Inex kennen würde, der Grund für das Unbehagen ist, dass mir so eine gewisse Lust an der Verurteilung des Realsozialismus, die aus ganz unterschiedlichen Ecken kommt, äußerst suspekt ist. Also sozusagen nachweisen zu wollen, dass der Realsozialismus kapitalistisch war oder antisemitisch oder was auch immer, ist mir, und zwar ganz unabhängig davon, ob das Ganze stimmt, deshalb verdächtig, weil ich, und das ist jetzt kein Argument, sondern wirklich nur ein Verdacht, weil ich das Gefühl habe, dass sozusagen das Lustvolle daran erstens die eigene, vielleicht die eigene politische Randständigkeit ein bisschen überdecken soll und zweitens zu keinerlei politischen Konsequenzen führt. Und ein Ziel meines Vortrages, und zwar durchaus unter der Fragestellung, wie kapitalistisch war der Sozialismus, ein Ziel meines Vortrages ist es, im Unterschied dazu, gerade zu zeigen, welche politischen Konsequenzen eine Analyse des Realsozialismus haben kann und meiner Ansicht nach auch haben soll. Und da ist dann, ja, wie soll ich sagen, die Feststellung, dass sowohl der Kapitalismus falsch und abschaffenswürdig ist, als auch der Realsozialismus in Anführungszeichen falsch und kritikwürdig, abgeschafft hat er sich ja schon selbst, das ist beides nicht Ziel des Vortrags, sondern Voraussetzung. Das heißt, also, ja, das kann man fast schon eine These nennen, im Unterschied zu einer Verurteilung des Realsozialismus ist meiner Ansicht nach eine Analyse des Realsozialismus wichtig wegen der politischen Konsequenzen, die man daraus ziehen muss. Das kommt erstmal ziemlich, glaube ich jedenfalls, ziemlich banal daher. Das beinhaltet aber schon zweierlei, was meiner Erfahrung nach in der Linken, und wenn ich Linke sage, meine ich übrigens immer radikale Linke, also nicht so SPD oder Linkspartei oder sowas. Die These kommt banal daher, beinhaltet aber zweierlei, was in der Linken gar nicht Konsens ist. Nämlich erstens, dass der Realsozialismus mit unserem Anliegen, also mit dem linksradikalen Anliegen, überhaupt so viel zu tun hat, dass man daraus Schlüsse ziehen kann für ein politisches Konzept. Man könnte ja umgekehrt, also es gibt auch Leute, die sagen, ja was denn, man muss nur Lenin lesen, da merkt man schon, dass das, was der will, ein Scheiß ist und mit dem, was wir wollen, überhaupt nichts zu tun hat. Also gerade was sozusagen Verballhornung des vielleicht in der marxistischen Tradition angelegten humanistischen Elements ist oder so, dann würde ich sagen, so leicht entkommt man sozusagen der Geschichte des Realsozialismus nicht. Und zweitens, auch das ist eine Voraussetzung, die in dieser These schon drinsteckt, dass man da Konsequenzen ziehen kann. Die zweite Implikation ist, dass für ein kapitalismuskritisches und ich nenne das jetzt mal so kommunistisches politisches Programm historische Erfahrung dort von Bedeutung ist. Auch das ist nicht selbstverständlich, sondern es gibt durchaus, also da muss man, was ich weiß, einen Gegenstandpunkt denken oder so, Leute, die sagen, nee, das braucht man eigentlich alles gar nicht, sondern wenn man eine richtige Kapitalismuskritik schon im Sack hat, also ich sag mal, man liest Kapital Band 1, interpretiert das noch ein bisschen richtig und dann reicht es schon. Wenn man also eine in diesem Sinne richtige Kapitalismuskritik im Sack habe, folge daraus unmittelbar schon ein richtiges politisches Programm. Und diese Auffassung teile ich nicht und was die Bedeutung einer vernünftigen Kapitalismuskritik überhaupt nicht in Frage stellen soll. Und ich hoffe, dass ich im Folgenden dazu auch noch ein paar Argumente hier und da nennen werde. Nee, das ist falsch. Ich hoffe nicht, dass ich die Argumente nennen werde, dass ich werde ein paar Argumente nennen soll. Damit ist die Einleitung auch schon vorbei. Und ich komme jetzt tatsächlich zur realsozialistischen Planung. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob hier Leute unter euch sind, die sowas wie Volkswirtschaftslehre oder sowas studieren. Für den Fall noch eine Bemerkung vorweg. Es ist in der bürgerlichen Volkswirtschaftslehre durchaus üblich, zu sagen, dass ja eigentlich jede Ökonomie eine Mischung aus Markt- und Planelementen ist. Und zumindest meine Zeit lang hat schon ein bisschen nachgelassen, waren so Stichworte wie Mixed Economy und so unwahrscheinlich en vogue. Um das deutlich zu machen, wenn es hier um realistische Planung geht und auch um Planung dann in dem, was ich politische Zielvorstellung nennen würde, geht es immer um gesellschaftliche Planung. Und das hatten auch die Realsozialisten, so merkwürdige Sachen, die sie vielleicht sonst vertreten haben mögen, auch im Kopf. Das heißt, es ist was wesentlich anderes als eine Planung einer kapitalistischen Ökonomie, die immer auf Zwecke wie Verwertung des Kapitals und Bestehen in der Konkurrenz ausgerichtet ist. Sondern Planung im Kommunismus bedeutet eine gesellschaftliche Produktion nach Gesichtspunkten von Gebrauchswert, so ein Terminus von Marx, auf gesellschaftlichen Maßstab zu planen. Das heißt auch die Einheit der gesellschaftlichen Revolution zu planen und nicht, wie das ein Einzelkapitalist macht, den Erfolg seines Unternehmens möglichst geschickt abzuschätzen oder auch nicht, wie das ein Wirtschaftsministerium vielleicht versucht, zu versuchen, die Bedingungen herzustellen, die den Einzelkapitalisten dann erfolgreich produzieren ermöglichen. Und nur um sozusagen die Richtung meiner Kritik oder auch meiner Analyse deutlich zu machen, dazu wird es dann in den Konsequenzen noch ein bisschen ausführlicher gehen. Ich meine tatsächlich, dass so eine gesellschaftliche Planung auch die einzig vernünftige Alternative zum Kapitalismus ist. Vielleicht zu Beginn gleich einiges zu der Frage, ja, was hat denn eigentlich die realsozialistische Planung mit einer vernünftigen Alternative zum Kapitalismus zu tun? Denn, also ich weiß jetzt nicht, ob hier im Saal sozusagen Realsozialismus-Nostalgiker sind, die sagen, das war auch schon die vernünftige Alternative zum Kapitalismus, das wäre vielleicht eher ein Thema für die Diskussion im Anschluss. Das meine ich nicht, sondern weder was die herrschaftliche Seite des Realsozialismus angeht, noch was die ökonomische Seite mit Rechnungen in Preisen, Werten, Gewinn und so weiter angeht, glaube ich, dass die realsozialistische Ökonomie jetzt einer vernünftigen Alternative sehr nahe gekommen ist. Aber ich glaube, zumindest was die historische Genese angeht, hat Realsozialismus mit einem vernünftigen Kommunismus durchaus einiges zu tun. Und zwar insofern, als was die Zielvorstellung angeht, eine Gebrauchswertplanung und eine Ökonomie, die tatsächlich sich nach den Bedürfnissen der ja, in der Ökonomie arbeiten, in der Gesellschaft leben, ausrichtet, dass so eine Ökonomie tatsächlich Ziel gewesen ist. In unterschiedlicher Ausprägung, also das kann man vielleicht auch in der Diskussion noch vertiefen, aber selbst wenn man sich so eine problematische Schrift wie Staat und Revolution von Lenin aus dem Jahr 1917 anguckt, wo durchaus, wie soll ich sagen, schon einiges angekündigt ist, was man dann später im Realismus kritisieren kann, also insbesondere was Herrschaft in der Produktion angeht, sagt er, Zitat, diese Fabrikdisziplin, die das siegreiche Proletariat nach dem Sturz der Kapitalisten, nach Beseitigung der Ausbeuter auf die gesamte Gesellschaft erstrecken wird, ist nichts weniger als unser Ideal oder unser Endziel. Sie ist nur eine Stufe, die notwendig ist zur radikalen Reinigung der Gesellschaft von den Niederträchtigkeiten und Gemeinheiten der kapitalistischen Ausbeutung. Eine Stufe, um weiter vorwärts schreiten zu können. Man könnte noch einige, natürlich insbesondere bei der linken Opposition findet man sowas, einige Zitate anfügen, die schon darauf hindeuten, dass vielleicht nicht unbedingt ausgebohrt, aber in der Ausrichtung doch die Bolschewiki und auch andere Marxisten Anfang des 20. Jahrhunderts schon an der marxischen Zielvorstellung festgehalten haben, eine Ökonomie aufzubauen, die ohne Geld, Preis, Wert und so weiter auskommt und eine Gesellschaft aufzubauen, die auch ohne Herrschaft und das heißt natürlich insbesondere ohne Staat auskommt. Wenn das so ist und man nicht sozusagen schon im Programm von vornherein sagen kann, naja gut, das ist eh nichts, was mit dem, was ich will, was zu tun hat, dann stellt sich ja die Frage, ja, wie ist denn das eigentlich gekommen, dass aber gerade diese vielleicht zumindest im Ansatz vorhandenen emanzipativen Elemente in der realsozialistischen Programmatik sich gerade nicht realisiert haben, sondern dass dabei das rausgekommen ist, was wir entweder noch aus persönlichen Anschauen oder dann eben aus dem Geschichtsbuch kennen, dann als entwickelter Realsozialismus. Und wie soll ich sagen, selbst wenn man kein Vulgärmaterialist ist, kann man schon sagen, dass das mit Sicherheit nicht daran gelegen haben wird, dass die einfach nur ein bisschen zu dämlich waren, um diese emanzipativen Elemente zu realisieren. Es deutet sich ja, wenn ich das so sage, wahrscheinlich schon an, dass das natürlich keine Frage ist, die, wie soll ich sagen, in einer Liga spielen würde mit der Frage, was weiß ich, warum Pharao Echnaton sich mit seinen Reformen im alten Ägypten nicht durchgesetzt hat oder was die Probleme der Wallensteinschen Wirtschaftspolitik im Dreißigjährigen Krieg waren. Der Unterschied ist der, dass wenn man sich fragt, wie denn das kommen konnte, dass gerade die emanzipativen Elemente der marxischen, jetzt nennt sich in Anführungszeichen Programmatik, sich im Realsozialismus nicht realisiert haben, dass die Frage deshalb für, Entschuldigung, ich fraternisiere jetzt mal ein bisschen für uns, dass diese Frage für uns deshalb von Bedeutung ist, weil, ja, wie soll ich sagen, wenn wir nochmal die Gelegenheit haben, so etwas wie Revolution zu machen, dann ja sichergestellt sein sollte, dass so etwas nicht nochmal unterläuft. Das heißt, sozusagen die politische Konsequenz zeichnet sich da ja schon fast unmittelbar ab, dass wenn der Fehler nicht allein in einer falschen Programmatik liegt, man sich den historischen Verlauf angucken muss, um, sollten wir die Gelegenheit, wie soll ich sagen, zu einer erneuten Abschaffung des Kapitalismus haben, damit sich diese Fehler nicht wiederholen. Ich will dort, die Frage war ja nun mal, wie kapitalistisch war eigentlich der Sozialismus? Vielleicht zur, das ist ja im Wesentlichen eine ökonomische Frage. Wir werden dann am Schluss auf alle Fälle noch auf politische Fragen im engeren Sinne kommen. Aber weil ich nicht weiß, wie sehr ihr so in der Wirtschaftsgeschichte des Realsozialismus drin seid, will ich mal so ein paar Eckpunkte nennen, um dann die Thesen im Folgenden so ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Es ist klar, dass wenn man sich realsozialistische Ökonomie anguckt, man beginnen kann, Pi mal Daumen, mit dem Jahr 1917. Ich sage deshalb Pi mal Daumen, weil der Bürgerkrieg in Russland beziehungsweise dann auch der Kampf gegen die Interventionstruppen natürlich eine ganze Weile weitergehen und nur in den Gebieten, in denen die Bolschewiki überhaupt die Macht ausübten, von sowas wie, in Anführungszeichen, einer Vorform der realsozialistischen Ökonomie gesprochen werden kann. Und das Ganze ging bis 1989, 90. Die erste, man kann vielleicht, also wenn man von Phasen sprechen will, ist so, also man kann sich vielleicht um Jahreszahlen streiten, aber die Phasen sind eigentlich mehr oder weniger unstrittig, dass man sagen kann, die erste Phase war der sogenannte Kriegskommunismus, ein Begriff, den die Bolschewiki noch selbst geprägt haben, allerdings als er schon vorbei war. Ich sage mal so ungefähr von 1917 bis 1921, gekennzeichnet durch eine sehr stark, ja, durch eine sehr rudimentäre Planung, nur was durch die äußeren Bedingungen hauptsächlich gegeben war, durch eine Aufhebung des Privateigentums an den wesentlichen Produktionsmitteln, also Industrie, Großgrundbesitz, Banken, Verkehrswesen und so weiter, an einer starken Militarisierung der Wirtschaft, Zentralisierung der Wirtschaft, Konzentration der ökonomischen Aktivitäten auf ein Ziel, das war vor allen Dingen Stärkung der Roten Armee, aus naheliegenden Gründen. Und man muss auch sagen, gekennzeichnet durch Gewalt, vielleicht sogar Terror als ökonomisches Mittel, insbesondere wenn es um Zwangsaneignung von ökonomischen Gütern, wesentlich nur Lebensmittel ging. Zweite Phase war die sogenannte neue ökonomische Politik. Kann man ungefähr verorten, so von 1921 bis 1928. Tatsächlich bewusst gezielt eingeführt und als Kennzeichen kann man vielleicht sagen, Zulassung privatwirtschaftlicher Unternehmungen auf großer Stufenleiter, um die 1919, 1920 absehbaren ökonomischen Schwierigkeiten wieder in den Griff zu bekommen. Nach 1928, 1929 die nächste Phase, Zwangskollektivierung, dann schon unter Stalin. Abkehr von der neuen ökonomischen Politik und, wie soll ich sagen, Vernichtung ihrer Träger, nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern tatsächlich auch im Sinne von Mord und Totschlag und natürlich auch im Sinne von enormen, Elend, Millionen von Toten durch Hunger und so weiter. Was ja in einer relativ verlässlichen Quelle habe ich gelesen, dass Stalin selbst die Anzahl der Opfer dieser Phase auf etwa 10 Millionen beziffert habe, aber natürlich in der festen Überzeugung, das sei notwendig gewesen. Schwer zu sagen, wie lange diese Phase der Zwangskollektivierung geht. Man kann vielleicht sagen, ungefähr bis 1935 ist sehr unterschiedlich, was so räumliche Aussehung, was Sektoren angeht. Danach aber immer noch, also der Versuch dann mit 5-Jahr-Plänen zu arbeiten, war eine relativ kurze Phase, weil dann 1939, 40 die Ökonomie schon sehr stark, durch die Befürchtung, es könnte zu einem Krieg kommen, gekennzeichnet war, natürlich auch durch den stalinischen Terror, weil, viel militärisches und auch ökonomisches Führungspersonal einfach umgebracht wurde. Ab 1941 dann im engeren Sinne Kriegswirtschaft bis 1945. Die nächste Phase würde ich tatsächlich beziffern ungefähr von 1945 bis Anfang der 60er Jahre, wo eine sehr stark stofflich organisierte Planung versucht wurde mit Gewicht auf Schwerindustrie. Wobei gleichzeitig so Begriffe wie Gewinn, Wertgesetz, Preis verwendet wurden, aber meiner Ansicht nach kaum eine realistische oder kaum eine reale Bedeutung hatten. Nächste Phase, 1962 bis 71, ökonomische Reformversuche in der DDR, bekannt unter dem neuen ökonomischen System der Planung und Lenkung oder auch kurz NÖS, neues ökonomisches System. 1971 bis, wenn ich würde 81 vielleicht sagen, wieder Rücknahme dieser ökonomischen Reform und wieder stärkere Rückkehr zu zentraler Planung. Ja, nach 81, na spätestens nach 84 kann man dann eigentlich von der Phase des Niedergangs sprechen, wo nur noch versucht wurde, sehr kurzfristig mit ökonomischer Not und ökonomischen Schwierigkeiten umzugehen. Wenn man die Phase jetzt nochmal nimmt, Kriegskommunismus, neue ökonomische Politik, Zwangskollektivierung, Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg, dann die zweite Phase, oder ja, die letzte Phase stalinischer, stalinistischer Ökonomie nach dem Zweiten Weltkrieg, Reformperiode und Niedergang. Wenn man sich diese Chronologie anguckt und dann nochmal die Frage stellt, wie kapitalistisch war der Sozialismus, fallen da, meine ich, zwei Phasen als in Anführungszeichen besonders kapitalistisch raus oder stechen raus. Und das sind die neue ökonomische Politik, also in den 20er Jahren in der Sowjetunion, und die verschiedenen Reformversuche in den 60er Jahren. Ich werde gleich noch ein bisschen was sagen zum neuen ökonomischen System, aber ähnliche Reformversuche gab es in der Sowjetunion, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, also in fast allen Ländern des RGW. Als ich nun, ja, wie soll ich sagen, mir den Titel der Veranstaltungsreihe nochmal angeguckt habe und auch den Ankündigungstext, bin ich bei dieser Einschätzung schon auf eine Schwierigkeit gestoßen. Gerade die Phasen, in denen kapitalistische Elemente in der realsozialistischen Ökonomie besonders dominierend waren, nämlich im NÖP und im neuen ökonomischen System, kann man nun wirklich nicht von einer stalinistischen Ökonomie sprechen. Das heißt, wenn es hier darum gehen sollte, Stalinismus zu kritisieren, würde ich sagen, ja, kann man vielleicht auch die Frage stellen, wie kapitalistisch war denn diese Ökonomie nun? Das ist aber, ja, wie soll ich sagen, eine sehr abgeleitete Fragestellung, denn man muss sich natürlich klar machen, sowas wie Arbeitszwang oder die Kopplung der Existenz von Menschen daran, dass sie eine Arbeitsleistung abliefern, fällt nun nicht zusammen mit einer Kapitallogik. Ich meine, es ist banal, aber man muss sich nur eine antike Sklavenhalterökonomie oder ein feudales Fronwesen oder die Ökonomie der US-amerikanischen Südstaaten im 19. Jahrhundert angucken, um auf die Idee zu kommen, naja, natürlich fällt das nicht zusammen. Und meiner Ansicht nach, also wenn man sowas wie die stalinische Zwangskollektivierung zum Beispiel kritisieren wollte, würde ich das nun nicht als allererstes unter dem Ticket machen, die kapitalistisch waren das so. Da muss man sich entscheiden, man muss natürlich beides kritisieren. Aber weil das hier ja auch im Vergleich jetzt so, die letzte Veranstaltung war, glaube ich, die letzte, zur Herrschaft durch Terror, weil ich das schon so einschätze, dass mein Vortrag eher eine ökonomische Ausrichtung haben soll, im Kontext der anderen Veranstaltung habe ich mich mal auf die Frage, wie kapitalistisch war das Ganze nun konzentriert, und da kommt schon genug Kritik raus. Wenn man sich diese beiden Phasen, ich werde jetzt ein bisschen gewaltsam versuchen, mal das Gemeinsame an diese beiden Phasen, neue ökonomische Politik in den 20ern und neues ökonomisches System in den 60ern auszuarbeiten. Und wenn da hinterher in der Diskussion einer zu mir sagt, das ist doch aber, da gibt es doch auch enorme Unterschiede, werde ich ihm recht geben. Trotzdem der Versuch, deutlich zu machen, dass zumindest das Gemeinsame. Beides sind Versuche, kapitalistische Mechanismen in die Planwirtschaft zu implementieren. Kann ich auch gleich zu einem Unterschied kommen, der aber der These keinen Abbruch tut. Das wurde ab 1921 im Wesentlichen dadurch versucht, dass man kapitalistisches Wirtschaften, also Unternehmertum im privatwirtschaftlichen Sinne wieder zugelassen hat. Und die Subjekte, die sozusagen dann als Unternehmerpersönlichkeit noch aktiv werden konnten, die gab es halt noch. Also die, also sofern sie nicht, kann man glaube ich schon sagen, zu der Zeit dann eher ungeplant im Bürgerkrieg ums Leben gekommen waren oder aber geflohen, waren die tatsächlich noch da. Also die Revolution war ja so lange nicht her. In den 60er Jahren im Realsozialismus war die Situation natürlich eine ganz andere. Also weder waren die Parteiführung zu der Zeit, also wären die bereit gewesen, Privatunternehmer wieder in ihre Ökonomie zuzulassen, noch hätten die sozusagen persönlich zur Verfügung gestanden. Da lief die Implementierung kapitalistischer Prinzipien dadurch, dass planwirtschaftliche Institutionen nahegebracht werden sollte, nach marktwirtschaftlichen Prinzipien zu wirtschaften. Das heißt, es sollte sozusagen eine Veränderung in der Interessenlage hergestellt werden. Ich weiß nicht, wenn man das so sagt, es sollten marktwirtschaftliche Elemente in eine Planwirtschaft implementiert werden. Mir liegt das dann immer so sehr nahe zu sagen, wie kommt man denn auf so eine krude Idee? Zu dieser Frage sollte man nicht vorschnell kommen, weil, wie soll ich sagen, wenn man sich beispielsweise Positionen der Linkspartei anguckt, das ja in solchen Kreisen schon fast Common Sense ist, sodass, also wie soll ich sagen, ich selbst jetzt aufpassen muss, dass ich nicht eine Verwunderung voraussetze, wo vielleicht gar keine ist, sondern gesagt wird, ja klar, so habe ich mir das auch gedacht. Deshalb noch ein paar, wie soll ich sagen, empirische Belege dazu, warum das keine so gute Idee war. Beide Situationen, also 1921 wie auch Ende 50er, Anfang 60er Jahre, hatten gemeinsam, dass es eine krasse ökonomische, na jetzt in Anführungszeichen, Krisensituation war. Es stellte sich 1919 eigentlich schon, da gab es schon sozusagen die erste Hungerkrise, aber 1920 nochmal verstärkt heraus, dass mit den Mitteln des Kriegskommunismus eine Reproduktion auf gesellschaftlicher Ebene nicht würde sichergestellt werden können. Das lag insbesondere daran, dass sozusagen das Verhältnis zur Bauernschaft nicht zufriedenstellend gestaltet werden konnte. Die Bauern sahen letztlich keinen Grund dafür, Lebensmittel abzuliefern. Nicht zuletzt deshalb, weil ihnen im Austausch dazu keine Industrieprodukte angeboten werden konnten, weil die Industrieproduktion völlig da niederlag. Nun hätte man aber, oder es war jetzt durchaus umstritten unter den Bolschewiki, entweder man sagte, man fördert die Landwirtschaft und mit den Exporten Import von Produktionsgütern, Maschinerie beispielsweise zu finanzieren, setzte aber voraus, dass die Bauern da mitziehen. Andere Alternative, insbesondere von den Linken vertreten, man versucht direkt die Industrie zu entwickeln, das aber setzt voraus, dass man mindestens, dass man die Arbeiter überhaupt ernähren kann. Es wäre eine lange Debatte, es wurde wirklich zu der Zeit unter den Bolschewiki noch sehr kontrovers diskutiert und es setzte sich letztlich, insbesondere auch, weil Lenin sich dieser Position anschloss, die Position durch, man müsse insbesondere im Handel und in der Landwirtschaft die Möglichkeit einräumen, für Produktionsmitteleigentümer wieder privatwirtschaftlich aktiv zu werden, um durch diesen Hebel des Eigeninteresses und dann den Hebel von Abgaben und Steuern, die Leute sozusagen auch dann, wenn sie keine überzeugten Kommunisten sind, dazu zu bringen, im Sinne sozusagen der dann irgendwann sich herausbildenden kommunistischen Gesellschaft wirtschaftlich aktiv zu werden. Das klappte auch insofern erstmal halbwegs, als tatsächlich die landwirtschaftliche Produktion einen unwahrscheinlichen Sprung machte. Und die Produktivität in den Bereichen, also auch in der Leichtindustrie, also jetzt nicht gerade Bergbau oder so weiter, aber etwa in der noch sehr manufakturmäßig organisierten Industrie- und Textilwesen und so, wurde das auch versucht. Auch in diesen Bereichen entwickelte sich ein enormer Produktivkraftfortschritt und eine Zunahme der Produktion, also auch in absoluten Zahlen. Das Problem, das dann auftauchte, war ein doppeltes. Zum einen war natürlich das Ergebnis dieser Produktion kaum in den Clan einzubeziehen. Und es gelang im Laufe der nächsten Jahre, also bis 1928 nicht wirklich, den Erfolg dieser Bereiche, die jetzt teilweise privatwirtschaftlich organisiert wurden, nutzbar zu machen für die Bereiche, die nach wie vor zentral geplant wurden. Oder was heißt nach wie vor? Also die ja eigentlich erst zunehmend zentral geplant werden sollen. Denn wenn man das sozusagen das individuelle Unternehmerinteresse zum Hebel machen will, heißt das ja auch, man darf den Leuten nicht allzu sehr reinreden. Das soll ja gerade die Initiative ausmachen. Wenn aber die Leute mit ihrer Entscheidung, was sie produzieren, woher sie ihre Rohstoffe bekommen, an wen sie verkaufen, wie viel sie ihren Leuten bezahlen, also den Arbeitern in ihren Fabriken, wenn man das freilässt, wie soll man das Ganze zu einem gesamtgesellschaftlichen Plan integrieren, der doch aber sozusagen ja gerade an die Stelle der kapitalistischen Ökonomie treten soll? Und man stiftet damit natürlich, also Unternehmerinteresse klingt immer so, also jedenfalls wenn man so bürgerliche Propaganda gewohnt ist, so, ja, wie soll ich sagen, so sauber irgendwo. Aber das heißt natürlich auch, dass diese Leute ein Interesse hatten, tendenziell Löhne zu drücken, tendenziell Preise zu erhöhen, diese ganzen Sachen, die eben eine gewinnorientierte Ökonomie so mit sich bringen. Und die Bolschewiki ja gerade abschaffen wollen. Zweitens, und das ist dann eher ein politisches Problem, hat man auf einer, ja wie soll ich sagen, zweifachen Ebene ein Problem, also in den Fabriken und in den ländlichen Regionen, wo dann wieder privatwirtschaftlich organisiert wird, gewinnen die Unternehmer, sage ich jetzt mal, bis in Anführungszeichen, an Einfluss. Also auf dem Land sieht es zum Beispiel so aus, dass gerade ein privatwirtschaftlich Wirtschaftender, der damit auch noch Erfolg hat, weil er rein, also weil er nicht nach gesellschaftlicher Notwendigkeit geht, sondern rein danach, womit er am meisten Gewinn machen kann, hat er, also gewinnt so jemand natürlich auch politisch oder, ich sage mal vorsichtiger, sozial an Einfluss. Also das bedeutet zum Beispiel, dass die erst im Aufbau begriffenen Kollektive sich bei diesen Leuten Traktoren leihen sollten oder mussten. Weil ökonomisch oft nur die privatwirtschaftlich Arbeitenden dann in der Lage waren, sich sowas überhaupt zu leisten. Was heißt das aber für das Ziel, tatsächlich eine Kollektivierung der Landwirtschaft, also zu der Zeit dann noch als freiwillig gedacht, voranzubringen? Da müsste man ja eigentlich sagen, naja, wenn man für so einen Gedanken wie Kollektivierung werben will, also wo wirklich alle, die in der Landwirtschaft beschäftigt sind, gemeinsam ihre Produktion organisieren und an ihren Früchten im wahrsten Sinne des Wortes teilhaben, wenn man also für sowas werben will, müssen wir das auch gerade dadurch tun, dass dieser Bereich der Ökonomie erfolgreicher ist. Also den Leuten, die da arbeiten, auch was bringt. Das war aber nicht absehbar. Das Gleiche kann man auch in der Industrie zeigen. Und das heißt natürlich, dass die Bolschewiki sich dort eine Klasse heranzogen, die aufgrund ihrer sozialen Bedeutung dann auch politisch zu einer Infragestellung letztlich der Parteiherrschaft werden mussten. Und das jetzt unabhängig davon, ob man der Meinung ist, dass die Bolschewiki natürlich ohnehin jetzt nicht gerade eine Förderung der Räteherrschaft auf ihrem Programm hatten, sondern es um Parteiherrschaft ging. Aber das ist nicht mein Thema. Wenn man von der Planwirtschaft redet und das als ökonomisches Ziel hat, ist so eine Reform ein Problem. Und zwei Sätze vielleicht noch zum Ende. Genau aufgrund dieser Probleme wurde dann unter Stalin auch die Zwangskollektivierung durchgeführt. Man kann vielleicht sogar sagen, dass diese Kollektivierung Stalin nochmal ja, eine besondere Rechtfertigung für den Ausbau seiner Herrschaft gegeben hat. Und na gut, er hat dann das, was die Linken vorher schon als, wie soll ich sagen, eher freiwillig und langsamer laufenden Prozess gedacht hat, nämlich insbesondere den Ausbau der Schwerindustrie und die Stärkung der zentralen Planung, hat er auf eine Art und Weise durchgeführt, die dann eben zu ja, Millionen von Toten und einem Geld, der darüber hinausgehen, geführt hat. dieser Widerspruch, und ich glaube, der ist zentral, dieser Widerspruch zwischen marktwirtschaftlichen Elementen und planwirtschaftlichen Elementen, der ist auch an den Reformen der 60er Jahre, also dieser zweiten historischen Phase, der wichtig ist, auch zu zeigen. Auch hier hat man wie 1920, 21 eine ökonomische Krisensituation als Ausgangspunkt. Das kann man also zum Beispiel daran zeigen, dass die Möglichkeit der Investitionen oder überhaupt genug Mehrprodukt zu haben, um zu investieren, in der DDR-Ökonomie, wenn man das mal als Beispiel nimmt, stark einbrach. Der zweite Fünf-Jahr-Plan musste 1958, das war eigentlich der erste richtige, also vorher hatten die nur so einen halben gemacht, musste abgebrochen werden, weil absehbar war, dass die Planzahlen nicht erreicht werden würden. Und das ist natürlich schon, wie soll ich sagen, in einer Gesellschaft, die gerade nachweisen soll, dass die Planwirtschaft ökonomisch überlegen ist, ist es natürlich der größte anzunehmende Unfall. Also wenn man sich schon sozusagen einen Plan mehr oder weniger, also wenn man es vorgibt zumindest, frei wählen zu können, also selbst frei entscheiden zu können, das heißt natürlich frei bezogen auf die Parteiführung, welches Wachstum nimmt man sich denn vor? Also diese Entscheidung frei zu treffen, dann trotzdem diesen Plan nicht zu erzielen, dann ist das für eine Herrschaft, die sozusagen ihre Tauglichkeit erst noch erweisen will, natürlich, wie soll ich sagen, äußerst unangenehm. Man hatte dann Anfang der 60er erst nochmal auch was anderes, also sozusagen eher in klassisch-stalinistischer Manier versucht. In diesem Kontext würde ich sowohl den Mauerbau einordnen, also weil natürlich die enorme Abwanderung von Fachkräften auch eine starke ökonomische Belastung war, und würde auch einordnen die Zwangsprojektivierung der Landwirtschaft, 1960 folgende, die auch daraus resultierte, dass man der Auffassung war, dass die Kleinparzellierung der Landwirtschaft, das Privateigentum der Landwirtschaft, ein Gelingen des Planes ganz strikt entgegenstand. Beides hat aber nicht dazu geführt, dass sozusagen zu einem Sprung in der Produktivität oder insbesondere zu einem Aufholen gegenüber den kapitalistischen Westen geführt hätte. Was machte man also? Ausgehend von Schriften, ja insbesondere eines russischen Ökonomen namens Liebermann, entwickelte man ein System sogenannter ökonomischer Hebel. Ökonomische Hebel soll heißen, man wollte die Interessenlage der ökonomischen Subjekte, das heißt insbesondere, muss man wohl sagen, der Betriebs- und Kombinatsleitung, die Interessenslage dieser ökonomischen Subjekte so modifizieren, dass die ganz unabhängig von ihrer politischen Zielvorstellung sich wiederum so verhalten würden, dass es der Gesamtgesellschaft, das heißt natürlich auch der Parteiherrschaft, nützt. Wie sah sowas aus? Ein erster, noch relativ einfacher Schritt war zum Beispiel, dass man Lohn- und Prämienfonds an solche Größen wie Gewinn koppelte, wodurch man eben direkt ein Interesse stiften wollte für die Kombinatsleitung möglichst Gewinn zu machen. Im Unterschied dazu, also um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, inwiefern das eine Neuerung war, vorher waren Prämien im Wesentlichen daran gekoppelt, dass man einen Plan erfüllte. Also da wurde eben vorgegeben, so und so viel Tonnen Steinkohle sollen produziert werden. Wenn so und so viel Tonnen Steinkohle produziert werden, gibt es besonders viel Prämie. Meinetwegen noch einen Orden. Das Problem, wenn man das so macht, die sogenannte Tonnenideologie, also in dieser Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, also der späte Stalin, das Problem ist aber, dass ein bestimmtes Produktionsergebnis natürlich mit ganz unterschiedlichen Mitteln erzielt werden kann. Also ich kann zum Beispiel, um die Produktion auf Teufel komm raus zu steigern, meine Maschinen stärker beanspruchen, als das unter Umständen sinnvoll ist. Oder ich kann Ressourcen verschwenden. Oder ich kann beispielsweise andere Produktionsbedingungen versauen Flüsse, Boden und so weiter, was dann an späterer Stelle ein Problem macht. Das heißt, es kam dann langsam die Erkenntnis, dass diese, ich nehme es nur in Anführungszeichen, Tonnenbiologie, gesamtgesellschaftlich nicht wirklich dazu führt, Produktivität zu erhöhen. Also in Zukunft stärkere Gewichtung, der Größe gewinnen. Nächster Schritt war dann, also es gab auch Preisreformen, die das Ganze dann absichern sollten. Das ist natürlich dann auch notwendig, dass sich dieser Gewinn irgendwo in Verkaufspreisen ausdrückt. Nächster Schritt war, dass die Kombinate auch ihre Investitionen großenteils nach Größen von Gewinn ausrichten sollten. Wie wurde das gemacht? Die Kombinate wurden dazu verdonnert, aus ihren Erlösen, es wurde ja alles in Preisen mit Geld gerechnet, einen Investitionsfonds zurücklegen sollten. Das heißt, für spätere Investitionen in Maschinerie beispielsweise, selbst Mittel zurücklegen sollten. Wie war es vorher? Vorher war es so, na, wie man es sich in der Planwirtschaft vorstellt. Es wurde festgestellt, man braucht eine Werft. Und dann stellte die zentrale Plankommission sicher, dass die Mittel für diese Werft auch vorliegen würden. Und zwar ganz unabhängig davon, ob jetzt der Vorgängerbetrieb profitabel gewirtschaftet hat oder nicht. Diese Größe spielt sie letztlich gar keine Rolle. Jetzt sollte es also so sein, Investitionen sollten sich aus Gewinn speisen und nur wenn die Kombinate es schafften, einen bestimmten Anteil der Investitionen, das waren mal 50, mal 60%, selbst zu erwirtschaften, dann legte die zentrale Plankommission aus anderen Quellen noch weitere Mittel hinzu. Da nun, das war ja der erste Schritt der Reform, es einen engen Zusammenhang aus Prämien, Lohn und dem Betriebsergebnis gab, dachte man sich, naja, da hat ja das Kombinat ein Interesse daran, möglichst, wie soll ich sagen, gewinnstarke Produkte zu verkaufen. Also müsste doch das Kombinat auch ein Interesse an Investitionen haben, die also sozusagen in Richtung Produktivität noch mehr ermöglichen. Also müsste auch das Kombinat ein Interesse haben, möglichst viel in Investitionsfonds zu zahlen. Und so wollte man sozusagen dazu beitragen, dass das ökonomische Eigeninteresse zu einer Befeuerung ökonomischer Aktivität auf allen Ebenen führen sollte. Also das kann man dann runterspielen bis letztlich auf Brigadenebene in den einzelnen Betrieben, die also über Prämiensteuerung und so weiter dazu gebracht werden sollten, möglichst Produktivität zu steigern. So, klingt vielleicht erstmal gut. Hat nicht geklappt. Die Folge dieser Reform, weswegen die ganzen Maßnahmen auch dann unter Honecker, also 1971 folgende, schrittweise fast alle, zurückgenommen wurden, die Folge war, dass es wiederum Schwierigkeiten gab, diese Aktivitäten in einen Gesamtplan zu integrieren. Je mehr Freiheiten man den einzelnen Kombinaten ließ, desto schwieriger wurde es, eine gleichgewichtige Entwicklung aller ökonomischen Sektoren hinzubekommen. Es kam zum Beispiel dahin, dass die Kombinate zunehmend ein Interesse hatten, die Bereiche der Ökonomie zu entwickeln, die möglichst gewinnträchtig waren. Das waren aber nicht unbedingt die, deren Produkte auch stofflich in der Gesamtgesellschaft erfordert waren, sodass die Plankommission versuchte, mit diversen Preisreformen entgegenzusteuern, sozusagen immer den Kombinaten da was wegzunehmen, wo man das Gefühl hatte, ach nee, da sollen die jetzt gar nicht ausbauen. Was aber umgekehrt dann wieder bei den Kombinaten den Frust hervorrief, ja Moment mal, wir sollen nicht hinter ökonomischem Eigeninteresse handeln und kaum machen wir das, wird eine Preisreform gemacht und wir verdienen hinterher doch wieder weniger. Das heißt, man hob sozusagen den Interessensgegensatz, den man schon die ganze Zeit hatte, zwischen Kombinatsleitung und zentraler Planung nur auf eine neue Ebene. Wenn man diese beiden Reformphasen nimmt, neue ökonomische Politik und neues ökonomisches System, kann man in der Gesamtbewertung, glaube ich, auch wieder eine Gemeinsamkeit feststellen, oder zwei Gemeinsamkeiten sogar. Die erste Gemeinsamkeit ist, es geht da um Interessensgegensätze. Und es geht da um Gegensätze zwischen Subjekten, die auch nicht einfach nur unter die Leute sind blöd oder die Leute wollen nicht abbuchen kann, sondern ich würde sagen, im Jahr 1917 folgende hatten die Bauern auch einen guten Grund, ihre Lebensmittel nicht an die Zentrale abzuliefern. Denn ich meine, selbst wenn man davon ausginge, das wären alles überzeugte Kommunisten gewesen, muss man ja doch, wie soll ich sagen, Kommunismus, darf man sich meiner Ansicht nach Kommunismus nicht vorstellen, als sozusagen reine Entsagungsveranstaltung. Und es kann kein vernünftiges Konzept sein, sozusagen zu fordern, dass Leute ja den ganzen Tag auf dem Acker stehen, das Resultat abliefern, dafür nichts bekommen und letztlich nicht wissen, also weder mitentscheiden dürfen, noch wissen, ob sie sozusagen nächsten Monat noch was zu beißen haben. Das kann es irgendwie nicht sein. Interessensgegensatz im entwickelten Realsozialismus in den 60er Jahre. Die Planung hatte vorher, also in den 50ern und dann noch später wieder unter Honecker, ja das Problem, dass von den Kombinaten permanent etwas erwartet wurde. Die sollten den Plan erfüllen oder übererfüllen. Jetzt fand das Ganze, und zwar während des ganzen Realsozialismus, auf der Grundlage von Mangel und Knappheit statt. Das war nun mal die historische Situation. Das heißt, die Kombinate müssen auch permanent Angst haben, dass sie den Plan nicht erfüllen. Was passiert nun, wenn so ein Kombinatsleiter seinen Plan nicht erfüllt? Je nachdem, in welcher Phase man ist, also im Hochstalinismus musste der Angst haben, einfach erschossen zu werden. Später immerhin seinen Job zu verlieren, weniger Privilegien zu genießen und, und. Was macht also ein Kombinatsleiter, der vor dieser Gefahr steht? Der versucht, mit allen Mitteln und Wegen den Plan zu erreichen. Und das heißt zum Beispiel, dass in einer Planungsphase, wo es darum geht, was können wir denn überhaupt herstellen, die Kombinate ein materielles Interesse haben, ihr Potenzial möglichst klein zu reden. Was natürlich einer objektiven Planung völlig zuwiderläuft. Umgekehrt haben sie das materielle Interesse, Mangelware zu horten, Lagerbestände zu verschweigen, naja, ihr könnt es euch vorstellen, alles solche Sachen zu machen, die auch wiederum einer materiellen Planung, die tatsächlich auf gesellschaftlicher Ebene funktionieren soll, zentral zuwiderläuft. Sodass man hier schon erkennen kann, dass diese ökonomischen Schwierigkeiten ganz eng mit politischen Fragen verknüpft sind, denn dieser Gegensatz, der dann durch die Reform, wie gesagt, nur auf eine andere Stufe gehoben wurde, also wenn ich an den Kombinaten mehr ökonomische Rechte einräume, dann versuchen die genau diesem Einzelinteresse dann eben mit anderen Mitteln zu folgen, indem sie dann auch noch sozusagen auf dem sozialistischen Markt aktiv werden. Das ändert aber an dem Gegensatz nichts und hat deshalb zentrifugale Konsequenzen. Dieser Interessensgegensatz fand natürlich unter politischen Bedingungen statt. Das heißt im Wesentlichen Ausschluss oder weitgehender Ausschluss der Beteiligten von gesellschaftlichen Entscheidungen. Und einer Entgegensetzung zum kapitalistischen Ausland, auch das trifft sowohl für die 20er als auch für die 60er Jahre zu, die Ausrichtung der gesamten Produktion auf mehr Produktivität und das schnell letztlich mehr oder weniger vorgibt. Und unter diesen beiden Bedingungen kann man, glaube ich, sagen, dass diese Reformen, die zum Inhalt hatten, marktwirtschaftliche, man kann auch sagen, kapitalistische Elemente in den Planungsprozess zu implementieren, wirklich fatale Konsequenzen hatten und dem Realsozialismus, der vielleicht auch sonst nicht funktioniert hätte, das ist nochmal eine Frage, die man besonders davon diskutieren kann, aber die dir nochmal zusätzlich geschadet haben. Das ist vielleicht bei der neuen ökonomischen Politik schwer zu zeigen, denn man kann ja sagen, die hatte erstmal, also in den 20er Jahren, die hatte erstmal Erfolg und Stalin hat danach ja auch Erfolg gehabt, so traurig es ist. Aber wenn man da sozusagen eher normativ rangeht und nicht so nur das Faktische sich anguckt, kann man sagen, naja, diese Zentralisierung und diese nochmal stärker auf Herrschaft ausgerichtete Politik dann der Stalin-Jahre leuchtete der Mehrheit der Bolschewiki, glaube ich, auch mal gerade deshalb ein, weil sie die Konsequenzen der neuen ökonomischen Politik vor sich sahen. Also auch da würde ich sagen, also wenn man sozusagen als Kommunist auf die Geschichte des Realsozialismus blickt, muss man also in diesem Sinne zumindest sagen, dass die neue ökonomische Politik dem Realsozialismus oder dem kommunistischen Projekt, wenn man so will, geschadet hat. Beim neuen ökonomischen System kann man das noch viel krasser zeigen, insofern, als man sagen kann, die Versuche, einen zentralen Plan zu machen, wurden dadurch eindeutig konterkariert und ich bin sicher, dass die Niedergangsprozesse, die sich dann letztlich 1989 ausgewirkt haben, durch das neue ökonomische System mindestens nicht aufgehalten wurden, eher noch beschleunigt. Zu den Konsequenzen. Vielleicht drei Abweise vorweg. Was man, glaube ich, aus dieser Verquickung von Plan und Markt nicht schließen kann. Oder vielleicht kann ich auch allgemein sagen, was man aus der Geschichte der realsozialistischen Ökonomie nicht schließen kann. Das ist zum einen, das wäre so die Position der eben schon erwähnten Realsozialismus und Nostalgiker. Was auf alle Fälle falsch wäre, wäre zu sagen, ich habe sowas mal von Sarah Wagenknecht zum Beispiel gelesen, Honecker hätte natürlich einen schweren Fehler gemacht in den 70ern mit dieser Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik. Warum musste man Jeans aus dem Westen importieren? Diese auf Konsum ausgerichtete Politik habe dem Realsozialismus das Genick gebrochen. Nein, das war es nicht. Sondern die hatten schon einen guten Grund, das neue ökonomische System abzubrechen. Und abgesehen davon muss man mal so sagen, also Entschuldigung, wenn dieses mäßige Niveau von Konsum, das es in den 70er Jahren der DDR gab, schon zu viel war und eine andere Perspektive auch nicht anzugeben ist, dann muss man sich ja schon mal fragen, wie lange will man das den Leuten zumuten, also den Leuten, die in den Kommunismus leben. Dazu muss man ja irgendwas sagen. Also das würde ich nicht daraus schließen, dass sozusagen das der Fehler des Realsozialismus war. Zweitens, was man meiner Ansicht nach auch nicht schließen kann, ich konnte es nur andeuten aufgrund der Fülle des Stoffes, aber dass die Realsozialisten sich überhaupt Gedanken gemacht haben, um sowas wie Gewinn, Mehrprodukt, Verteilung von Gütern innerhalb der Gesellschaft, das war nicht nur eine doofe Idee, und auch das ist ja eine verbreitete Position in der radikalen Linken, sowas zu sagen wie, ganz klar, man muss nur Lenin lesen, der hat sich von so Prinzipien wie Arbeit, Zeitmanagement und sowas einfach nicht genug verabschiedet. Und das war sozusagen der Fehler von vornherein. Da würde ich sagen, wenn man sich, also ich vermute mal, das ist meine Erfahrung, das werden wir gleich noch ausführlicher diskutieren. Ich habe wenig Sympathie für sozusagen die realistische und vorher schon sozialdemokratische Begeisterung für Arbeit. Das ist gar nicht mein Punkt. Also das ist natürlich falsch. Aber sich in eine revolutionäre Situation vorzustellen und seminarmarxistisch ranzugehen und zu sagen, Mensch, Leute, nehmt doch erstmal Arbeit nicht so wichtig, ist sozusagen ein völliger Schmarrn. Sondern da ging es um ganz reale Sachen. Wie kann man vorhandene Leute in einem vorhandenen Territorium nächste Woche versorgen? Oder in 20 Jahren der Sowjetunion, wir brauchen 1000 Traktoren, woher kriegen wir die? Und so ernst muss man sich selbst auch als Linksradikaler schon noch nehmen, dass man sich fragt, okay, in welcher Situation würden wir denn eine gesellschaftliche Veränderung wollen? Wäre das eine Situation, in der sich die Traktorenfrage nicht mehr stellt oder die Maschinenfrage? Ist mit Sicherheit interessant zu diskutieren, und da bin ich der Meinung nach, die haben schon immerhin falsche Antworten auf richtige Fragen gegeben. Und das ist ja schon eine Menge. Und dritter Abweis, was man meiner Ansicht nach auch, nicht bei 5 Minuten länger, ich hatte eben noch 5 Minuten, aber 10 wären es noch. Was man auch nicht schließen kann aus der Geschichte des Realsozialismus, ist etwas, sozusagen die bürgerliche Konsequenz. Und als Beleg für diese bürgerliche Position, das ich hier wirklich pejorativ, also abwertend meine, da nehme ich mal Joachim Hirsch, der geschrieben hat in Kapitalismus ohne Alternative? Zitat: Zunächst einmal gilt es zu realisieren, dass eine technisch hochentwickelte Ökonomie nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen ohne eine funktionierende Marktregulierung nicht auskommt. Es ist nicht zu sehen, wie eine rationale Verteilung der Ressourcen und die Anpassung der Produktion an den Bedarf in einer hochtechnisierten Gesellschaft ohne Marktregulierung bewerkstelligt werden könnte. So. Die Konsequenz, wenn er sagt, ein Kapitalismus ohne Alternative, die Konsequenz bei ihm ist dann, naja, also ich mache es mal ein bisschen lächerlich, wir bleiben einfach beim Kapitalismus, aber stimmen ein bisschen mehr ab. Auch das kann man, also auch diese bürgerliche Konsequenz, sollte man meiner Ansicht nach nicht aus der Geschichte des Kapitalismus ziehen. Warum nicht? Die Planung hat deshalb, das war ja das, was ich gegen die Nostalgiker gesagt habe, die Planung hat tatsächlich nicht geklappt. Aber ja unter konkreten historischen und politischen Bedingungen. Also, man hat in beiden Fällen nach dem Zweiten Weltkrieg und nach 1917 eine Mehrheit in der Bevölkerung gehabt, die das eigene politische Programm nicht geteilt hat. So, was heißt das für den Interessensgegensatz, den ich gerade aufgemacht habe, also im Planungsprozess beispielsweise? Das ist natürlich fatal. Also wie kann ich denn mit Leuten tatsächlich eine vernünftige Planung aufziehen, bei denen ich begründet davon ausgehen muss, dass die das politische Ziel überhaupt nicht teilen? Zweitens, in beiden historischen Situationen, 1917 wie auch nach dem Zweiten Weltkrieg, hat es einen enormen Mangel gegeben und ein überlegenes kapitalistisches Ausland. Und enormer Mangel heißt, also das kann man ein bisschen die Kalorienversorgung nachvollziehen, dass es viele, viele Jahre gedauert hat, bis man überhaupt ja, entweder auf dem Vorrevolutions- oder auf dem Vorkriegsniveau war. Das ist natürlich eine Grundlage, auf der sozusagen die Zeit letztlich kaum vorhanden ist, um zu sagen, naja, wir widmen uns jetzt erstmal ökonomischen und politischen Konzepten. Warum das dann vor der Revolution nicht oder wie das stattgefunden hat, das müsste man dann nochmal diskutieren. Ja, und wie gesagt, man hat aus dem Mangel heraus es für notwendig gehalten, auf den kapitalistischen Weltmarkt zu gehen und sich dort die Sachen zu besorgen, die man zur Behebung des Mangels braucht. Und das ist natürlich ein fataler Schritt. Ich will es auch nicht lächerlich machen. Also diese Traktoren, das war wirklich, also die ich im Fall 1921 erwähnt habe, das war tatsächlich so. Und ich weiß nicht, was die Alternative gewesen wäre. Aber wenn man das macht, wenn man auf den Weltmarkt geht, braucht man Währung. Also entweder man hat Gold im Keller oder man hat ein Problem. Wenn man nicht genug Gold im Keller hat, heißt das, man muss auf dem Weltmarkt verkaufen. Und das heißt, Planwirtschaft hin oder her, man muss die ganze Ökonomie ausrichten auf so etwas wie Produktivität und Effektivität. Und das steht meiner Einschätzung nach einem planwirtschaftlichen Prinzip in großen Teilen schon entgegen. So. Wenn man nun, und das ist ja schon fast das Schlusswort, wenn man nun an dem Programm festhalten will, eine zentral geplante Ökonomie zu machen, als politische Alternative, und das halte ich gegen Leute wie Siefkes und gegen Parikon und diesen ganzen Kram, können wir gerne alles im Anschluss diskutieren, ich halte das alles für in sich völlig widersprüchlich und nicht stichhaltig, dann muss man sich fragen, welche dieser Probleme, die ich aufgezählt habe, sich widerstellen. Ich befürchte, das ist eine ganze Menge. Also man wird erstens vor dem Problem stehen, dass sowas wie Sozialismus in einem Land nicht möglich ist, sondern wenn man die Konkurrenz durch überlegenen Kapitalismus vermeiden will, man immerhin die kapitalistischen Zentren wird umgestalten müssen. Und das heißt natürlich, man muss irgendwann den Schritt auch zu einer, und zwar möglichst früh zu einer internationalen politischen Kraft gehen, sonst kann man es sein lassen. Zweitens, es hat sich, glaube ich, gezeigt, dass so ein Programm nicht als Minderheitenprogramm umsetzbar ist. Und das hat eben zu diesen Widersprüchen, also wesentlich beigetragen zu diesen Widersprüchen und Interessensgegensätzen und auch zu einer begründeten Angst der Führung vor den Geführten sozusagen. Das heißt aber nicht, glaube ich, und ich meine, ich bin ja nun schon nicht mehr ganz jung, ich würde Kommunismus trotzdem noch ganz gerne erleben. Wenn man also die Konsequenz zieht, man muss 100% der Weltbevölkerung überzeugt haben, fürchte ich, es wird für mich zumindest zeitlich knapp. Und ich glaube, das ist auch, wie soll ich sagen, moral, selbst wenn man moralisch argumentiert, vom Interessensstandpunkt auch schwer zu vermitteln, warum man sagen sollte, nein, bevor nicht auch der letzte Hahn überzeugt ist, machen wir das Ganze nicht. Wenn man aber die Konsequenz nicht ziehen will, was heißt denn das dann? Das heißt, man wird nach der Revolution mit Gegnern zu tun haben. Und das heißt Herrschaft. Dem muss man sich stellen. Wenn man dann kommt und sagt, ja, aber Kommunismus verträgt sich doch gar nicht mit Herrschaft, ja genau, dann hat man ein Problem. Und das ist eins, das hat Konsequenzen ja sozusagen in der politischen Organisierung. Und denen muss man sich stellen. Wenn man sozusagen das, was Realsozialismus war, da würde ich gar nicht erst beim Stalinismus anfangen, sondern schon beim Leninismus, ja auch ein Begriff, der von Stalin kommt, aber also sozusagen auch schon viel früher und auch nach Stalin. Also wenn man sowas nicht will, das setze ich mal voraus, muss man sich dem stellen, wie man sozusagen Herrschaft organisieren kann, die sich selbst abschafft. Und ich habe ja so angefangen, das wollten die und irgendwie, also ich meine, das haben die in Zeiten geschrieben, wo es überhaupt keinen Grund gab zu lügen. Ich glaube diesen alten Realsozialisten, dass die sich das schon so vorgestellt haben, dass der Staat abstirbt, das hat mir wirklich überhaupt nicht geklappt, jedenfalls nicht so, wie sie es gedacht haben. Das heißt, wenn man also sagt, man hat das Herrschaftsproblem, muss man sich dem irgendwie stellen, und zwar jetzt. Und Leute, die dann sagen, ja, wieso, ist überhaupt nicht mein Problem, ich will ja gar keine Herrschaft, die nehme ich nicht ernst. Auch der Mangel wird ein Problem sein, wenn man auch nur in absehbarer Zeit Planwirtschaft will, dann muss man sich nur mal die jetzige Verteilung des Reichtums auf der Welt angucken, dass man sagen kann, naja, wir kritisieren Kapitalismus ja gerade deshalb unter anderem, weil er Elend schafft. Wenn der Kapitalismus damit nicht irgendwann aufhört, heißt das auch, eine gesellschaftliche Umgestaltung wird viel Elend erben vom Kapitalismus. Das heißt, man wird auch, was Arbeitsorganisation angeht, nicht, logischerweise kann man fast sagen, nicht von einem Status aus argumentieren können, der sozusagen Überfluss in Hülle und Fülle schon voraussetzt. Das scheint mir ein Widerspruch zu sein. Wenn der Kapitalismus den, es geht ja nicht nur um eine Zahl oder Sozialprodukte, sondern Überfluss müsste ja auch stofflich so vorliegen, dass er der Freude und dem Nutzen der Leute zur Verfügung steht, nicht in kapitalistischer Form. So. Diesen Überfluss wird der Kapitalismus wohl kaum herstellen. Das heißt, man wird sich auch mit Mangel auseinandersetzen können, müssen. Und das heißt zum Beispiel auch, man wird Arbeit organisieren müssen. Und eine Frage jetziger linksradikaler Bewegungen sollte meiner Einschätzung nach sein, wie die politischen, ökonomischen Voraussetzungen im Kapitalismus herzustellen sind, die eine Planwirtschaft ermöglichen, die ohne herrschaftliche Verwerfung auskommt, wie sie der Realsozialismus über 70 Jahre vorgeführt hat. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ganz kurz, es geht gleich los mit Diskussionen. Ich wollte bloß noch darauf hinweisen, dass... Wie bitte? Ich glaube, das Mikro ist aus. Okay, dann sage ich einfach so. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir bei der Diskussion eine quotierte Redeliste machen und eine Erstrednerliste. Das heißt, das Erste heißt, dass wir auf die Situation reagieren wollen, dass bei Veranstaltungen größtenteils Männer sich zu Wort melden und Männer das dominieren. Das heißt, wenn wir in die Situation kommen und es melden sich mehrere Männer und es melden sich auch eine Frau und melden sich später, dann wird sie nach dem Mann drankommen, beziehungsweise als Erste drankommen. Und das Zweite, die Erstrednerliste, wenn sich Leute mehrmals melden, sollten sie sich nicht wundern, wenn sie vielleicht nicht gleich drankommen in der Reihenfolge, sondern vorher die anderen drangenommen werden, die sich noch nicht gemeldet haben. Vielleicht trifft das Problem gar nicht zu, aber wenn das so ist, dann schon mal jetzt als Erklärung dafür, wie ich versuchen werde zu agieren. Ich kann auch, es wäre auch nett, wenn ihr mich hinweist, falls ich da einen Fehler mache. Damit wären wir jetzt schon bei der Möglichkeit, Fragen zu stellen und vielleicht eigene Diskussionsbeiträge. Ich will das jetzt nicht trennen an der Stelle, sondern ich sage mal, vielleicht gleich wild durcheinander, weil so viel Zeit haben wir dann am Ende gar nicht mehr für die Diskussion, weil wir irgendwann hier raus müssen. Deswegen also jetzt ab sofort die Möglichkeit an euch zu reagieren. Und die erste Meldung war hier vorne. Erstmal danke für diesen Vortrag. Fand ich sehr apropos. Yeah. es geht auch. Es geht ja, aber schon. Ich gebe ihm gleich so. Danke. Also nochmal danke für den Vortrag, fand ich sehr angenehm. Ich hätte zwei Ansätze, die ich bringen möchte. Ein ganz kurzer, präzis und ein allgemeiner. Der erste Ansatz ist, kann man überhaupt die kommunistische Wirtschaft beurteilen oder verurteilen, wohl wissend, dass sie die ganze Zeit neben einem anderen System bestand und die ganze Zeit in Konkurrenz stand, nicht nur militärisch, politisch, wirtschaftlich, aber auch was die Attraktivität betrifft, um für seine eigene Idee zu werben. Ja? Das wäre meine erste Ansatzfrage. Und dann kommt es wieder in diese Richtung durch diese NLP und NS, die meiner Meinung nach nicht zu trennen sind von dieser ersten Frage. Du hast gesagt, wenn ich du sagen darf, du hast gesagt, dass sie geschadet haben, diese zwei Phasen. Ich würde sagen, die haben nicht nur geschadet, weil sie widersprochen haben, was man vorhatte, aber die haben geschadet, als man sie abgeschafft hat. Weil natürlich ist das ein Rückschlag für die Bevölkerung dann. Auch im Sinne Begeisterung für das System. Ja. Und was ich allgemeiner sagen wollte, das klingt vielleicht naiv, aber wenn ich keine Welpen beobachte oder keine Menschenbabys, merke ich, dass sie schon alle in sich dieses Drang zum Eigentum und Besitzergreifen haben. Und ich habe noch nie gesehen, wenn ich 5 Babykatzen was zum Futtern gebe, dass sie schon nach ein paar Tagen schon den Löwen spielen und von sich lauter geben, um die 4 anderen in Distanz zu halten. Bei Kindern in Kinderkrippe genauso, gebe ich ein Spielzeug, das ist meins. Und dann kommt Gewalt, wenn anderen daran auch teilhaben wollen. Damit wollte ich nur daran erinnern, wir sind zwar Menschen, aber wir sind auch Tiere. Ja? Und ich habe den Eindruck, wenn ich Kapitalismus und Kommunismus vergleiche, der eine, der Kapitalismus, wäre die Übertreibung dieser tierischen Bedürfnisse ins Extrem. Und der Kommunismus wäre für mich das Geistige, der Ideal in andere Extremen, nämlich weit von der Realität. Und meine Frage ist folgende: War die Erklärung für NES und NEP nicht diese Selbstanerkennung des eigenen Misserfolgs, also Scheitern, und damit der Versuch, im Sinn dieser menschlichen Bedürfnisse, die auch tierisch sind und die nicht zu übersehen oder zu überspielen sind, wie man das gerne mit Realismus machen möchte, war das nicht der Versuch, sozusagen das System wieder ein bisschen verträglicher zu machen für die Bevölkerung? Gibt es noch weitere Fragen oder was mal sammeln? Oder Anmerkungen? Wenn nicht, dann. Ja, ich glaube, ich fange mit den Babykatzen an. Ja, ich bin so ein bisschen versucht zu sagen, naja gut, natürlich hat sozusagen das Programm eines Kommunismus schon so eine idealistische Komponente, dass also, dass jeder ist jedem ein Feind, nicht der Weisheit im wahrsten Sinne des Wortes letzter Schluss ist. Aber ich glaube, ich will meine Betonung auf was ganz anderes legen, nämlich, und das hatte ich auch im Vortrag schon mal so zwischendurch gesagt, ich halte Entsagung oder Opferbringen für keine gute Leitlinie der Politik. Und ich glaube, also man müsste eben sehr genau sich historisch angucken, warum das eigentlich Kennzeichen fast aller Phasen des Realsozialismus war, warum das von Leuten verlangt wurde. Das, was ich mir unter Kommunismus vorstelle, ist dann schon noch was anderes. Und nämlich, dass Leute, ja, wie soll ich sagen, dass sozusagen der Widerspruch zwischen Moral und Interesse aufgehoben wird dadurch, dass Leute kooperativ etwas tun, was ihnen nützt und ihnen dann kollektiv gemeint. Wenn das möglich würde, hieße das ja gerade nicht, dass sozusagen die Babykatze auf Diät gehen müsste, sondern da ist ja sozusagen das Vorhaben gerade, dass man sagt, naja, auf unterschiedlichen Ebenen, sozialer, vielleicht sogar auch was Konsum angeht, auch die hinsichtlich der Frage, wie sehr kann ich meine Lebensbedingungen mitbestimmen und, muss für die Einzelnen mehr rauskommen als im Kapitalismus. Und insofern weiß ich gar nicht, also wir können uns über das Menschenbild sicher noch streiten, aber ich weiß gar nicht, was das Entscheidende ist. Sondern ich glaube, es wäre ein Missverständnis zu sagen, na gut, im Kapitalismus können die Leute im Interesse genügen und im Kommunismus nicht. So stelle ich mir das nicht vor. Nur ist, wie soll ich sagen, die Frage, was ein Interesse ist und wie das verfolgt werden kann bzw. werden muss, in aller Regel eine gesellschaftliche, eine historische Frage. Und das, wie soll ich sagen, ich in einem Assessment Center etwas davon habe, wenn ich andere Leute, die vielleicht klug und nett sind, doof aussehen lasse, das ist ja nichts, was in der Menschennatur liegt, sondern was sozusagen gesellschaftlich produziert ist. Und ich glaube nicht, dass es so sein muss. Was das Beurteilen angeht, kann man überhaupt Realzynismus beurteilen? Ich finde, ja, also sagen wir so, wenn jemand sagen würde, Mann, waren die dämlich, würde ich immer sagen, ja, guck dir doch mal die historischen Bedingungen an. Wenn jemand sagen würde, ja, mein Gott, die kommen doch nichts dafür, die Bedingungen waren so schlecht, würde ich sagen, naja, guck dir doch mal die Programmatik an. Es ist so, es hat ja durchaus Entscheidungssituationen gegeben. Und ich glaube, man müsste sich jetzt wirklich vertieft auch die, wie soll ich sagen, Programmatik, Lenin, auch die kamen ja sehr aus der sozialdemokratischen Tradition, das man an vielen Ecken und Enden merkt, das müsste man sich ausführlicher angucken, um zu verstehen, warum haben die welche Entscheidungen getroffen. Das hat natürlich was mit Machterhalt zu tun. Ich glaube, trotzdem, trotz der miserablen Bedingungen, dass Entscheidungen sozusagen immer so getroffen wurden, dass sie im Zweifelsfall gegen den Diskurs und für die Anordnung, gegen Beteiligung an Entscheidungsprozessen für die Herrschaft, wie soll ich sagen, gegen gesellschaftliche Öffnung für die Nation getroffen wurden. Und ich kann nicht sicher sagen, dass wenn diese Entscheidungen anders getroffen worden wären, der Realzynismus erfolgreicher gewesen wäre. So. Ich will nur sagen, es wäre ein Versuch wert gewesen. Und jede dieser Entscheidungen hat sozusagen dazu beigetragen, dass es letztlich für die Leute, die im Realzynismus gelebt haben, noch weniger Grund gab, das gesellschaftliche Programm zu verfolgen. Also oder zu seinem Erfolg beizutragen. Ja, reicht vielleicht. Gibt es hier vorne nächste Fragen? Meine Frage ist folgende, und zwar muss man nicht auch die Entwicklung ab 1917 unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass in Russland, dass eigentlich feudale Verhältnisse herrschten und die bolschewistische Revolution ja im Grunde genommen eine bürgerliche Revolution mit marxistischer Terminologie war, die also von den Aufgaben, die historisch gelöst werden mussten. Und daraus lassen sich, glaube ich, auch einige dieser Probleme, die sich zumindest 1917 ergaben, dann ableiten. Das ist einfach nur ein Element, das du nicht erwähnt hast, wo ich wissen würde, ob du das damit einordnen würdest, oder wie du dazu stehst. Ja, also ich würde sagen, du hast insofern recht, als sich die gesellschaftliche Situation vor 1917 natürlich von der gesellschaftlichen Situation der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft fundamental unterschieden hat. Ich bin, was sozusagen das klassisch engelsche Modell der Abfolge von Gesellschaftsphasen, ein bisschen skeptischer, glaube ich. Also ob man wirklich sagen kann, das muss in jedem Fall so sein. Ich kenne die These, was die bürgerliche Revolution da angeht, würde aber sagen, das in verschiedener Hinsicht. Also was sozusagen die Konstitution eines bürgerlichen Subjekts angeht, was die Stellung des Privateigentums angeht und so, man nicht sagen kann, dass es sich da um eine bürgerliche Revolution gehandelt hat. Was damit auch gemeint ist und was richtig ist, ist natürlich, dass, wie soll ich sagen, wenn ein Großteil der Ökonomie quasi noch auf Subsistenzniveau funktioniert, man natürlich kaum, und das war eben in Teilen der Landwirtschaft zumindest so, man natürlich kaum die Möglichkeit hat, das dann tatsächlich sinnvoll in einen gesamtgesellschaftlichen Plan zu integrieren. Und also muss man sich auch einfach mal technisch praktisch vorstellen. Also zu sagen, was wird wo angebaut, wie viel wird angebaut, was muss wohin transportiert werden. So, dass, also man, wenn man sich Debatten anguckt aus den Jahren 1917 folgende, da geht es nicht um die Frage, was halten wir vom Geld, sondern da geht es schlicht um die Frage, wie kriegen wir eigentlich raus, was in der Provinz sowieso gerade ökonomisch läuft. Also das ist, muss man sich ja viel fundamentaler vorstellen. Ich würde aber mehr als sozusagen Probleme der abstrakten Abfolge von historischen Stadien eigentlich Sachen für problematisch halten, wie beispielsweise die eher strategisch motivierte Forderung der Bolschewiki, dass überhaupt der Großgrundbesitz nach der Revolution Kleinbauern vergeben wird. So, das hatte eben Gründe, dass man bestimmte politische Kräfte mit einbinden wollte, die nicht gerade traditionell den Bolschewiki nahestanden. Und damit hat man sozusagen nochmal im Vergleich jetzt im Ziel einer Kollektivierung einen Zustand einer Landwirtschaft geschaffen, der sozusagen vielleicht noch weiter weg war als die früheren zaristischen Güter. Würde ich mich auch wieder nicht, also da würde ich sagen, das halte ich eigentlich fast noch für fataler oder für wichtiger. Na gut, wir sind ja nicht in einem historischen Seminar. Ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, hätte ich das nicht gemacht, wäre doch alles viel besser gelaufen, wer weiß. Also vielleicht hätten dann die Revolution gar nicht gewonnen. Keine Ahnung. Aber das führt zu diesem Problem. In dieser genauen historischen Form wird Würde, ich sage mal ehrlicherweise im Konjunktiv, Würde es eine erneute Revolution wohl nicht zu tun haben. Aber das Problem, dass man sozusagen aus politisch-strategischen Gründen unter Umständen Interessen schafft, die dem eigenen Ziel entgegenstehen, wie man es eben bei der Bauernschaft 1917 gemacht hat. Ich glaube, jetzt also allgemein ist dieses Problem historisch nicht erledigt. Sondern dass sozusagen bei jeder Frage, an wen werden denn eigentlich Produktionsmittel verteilt, an die da arbeiten oder an die Gesamtgesellschaft, und was heißt das dann, stünde man sozusagen wieder vor dem gleichen Problem. Ich entweiche meine Rolle als Mikrofonträger und habe eine Frage zur tatsächlich, also zu vielleicht ein Problem, das für mich aus dem Plan ergibt oder der Plan an sich darstellt, die Planbarkeit gesellschaftlicher Prozesse beziehungsweise das ganze Plansystem. Wenn man sich den Kapitalismus anguckt, der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus ist ein wesentliches Element, dass die personalisierte Herrschaft entpersonalisiert oder abgeschafft wurde. Nicht abgeschafft wurde, aber sozusagen das klassische personale Verhältnis von feudalherren Aufseher zum, ich nenne es Proletariat, Bauernschaft, wurde aufgelöst. Es gibt dieses klassische Bild, die Peitsche des Aufsehers wurde verinnerlicht. Das ist sozusagen ein wesentliches Element des Kapitalismus, dass es diese personalisierte Vermittlung nicht mehr so gibt, sondern eine viel stärker entpersonalisierte, unpersönliche Vermittlung. Die Planwirtschaft hat dies versucht eigentlich wieder aufzugeben, meines Erachtens. Nämlich diese, oder zumindest teilweise aufzuheben, dem entgegenzuwirken, die entpersonalisierte Herrschaft oder Vermittlung dahingehend aufzulösen, das Ganze zum politischen Prozess wieder zu erklären. Den Plan an die Stelle von Fabrikbesitzern oder sozusagen von Kapitalisten zu stellen und auch die gesellschaftliche Vermittlung, die ökonomische Vermittlung durch etwas Greifbares den Plan zu ersetzen. Lässt es sich nicht vielleicht dadurch erklären, dass für die Bevölkerung mit dem Plan, also mit dem Plan als Instrument, aber auch mit der Verwaltungsroutine, mit der Planverwaltung wieder so eine Art personalisierte Herrschaft zurückkehrte und damit auch eigentlich wieder so eine Art altes feudales Verhältnis oder ein Verhältnis, was man aus einer feudalen Ordnung kennt, das sich wieder so darstellt, dass auf der einen Seite wir sind, also die Bevölkerung, auf der anderen Seite gibt es die anderen, die Interessen des Plans, der Verwaltungsroutine. Und das scheint mir, ich weiß, es ist tatsächlich wirklich eine richtige Frage, ich weiß gar nicht genau, was ich so sagen kann, aber das scheint mir so tatsächlich der Fall gewesen zu sein, wenn man sich die Gesellschaften anguckt in der DDR, also das zumindest, was ich jetzt noch ein bisschen besser kenne, wo genau diese Gegenübersetzung gab, wo man festgestellt hat, dass die anderen damit hatten nichts zu tun und es gab gar nicht mehr dieses Zusammenfließen, dass man das als was Eigenes begriffen hat, den Plan und die Routine und die Stadt als was Eigenes begriffen hat, sondern das war immer was Fremdes. Und ist das nicht tatsächlich auch ein Problem, der überhaupt in diesem Plan schon an sich angelegt ist? Ja, ich will nicht bestreiten, dass man nicht alle bis zum letzten Menschen hin überzeugen kann vom Kommunismus. Also, dass man irgendwie das gegen eine Mehr- oder Minderheit wird machen müssen, wenn man es denn machen möchte. Und ja, und das ist auch das ist immer die Gefahr, wahrscheinlich auch die Not, also es wird so sein, dass es kontrarevolutionäre Bestrebungen gibt, die halt der Sache dann wieder einen Todesstich versetzen wollen, werden wollen. Trotzdem geht es mir bei dir zu schnell mir über die Lippen, wenn du sagst, Staat hast du, glaube ich, gar nicht gesagt, Herrschaft hast du gesagt. Also irgendeine Form von Herrschaft wird man brauchen. Und ich hätte das gerne ein bisschen genauer. Also ich würde sagen, Herrschaft muss schon abgeschafft werden, will aber auch nicht leugnen, dass die Probleme bestehen, die du skizzierst. Ja, aber Herrschaft ist eben also schon die Vorstellung, also eines Erachtens untrennbar, also mit Ausbeutung verbunden, also mit der Unterwerfung von Menschen durch Menschen, was einem emanzipativen Projekt schon entgegensteht. Ja, ich kann nicht mehr jetzt fragen, also mach's genauer. Wir nehmen noch eine dritte Frage dazu und dann hast du die Möglichkeit zu antworten. Mal auf das hin. Ich habe noch eine Frage zur Planwirtschaft, und zwar eine ganz einfache. Wie war das strukturell? Also wie war es die Bürokratie, wie viel Kettwurst gebraucht wurde? Achso. Also ist eine ganz einfache Frage, nur auf die Struktur. Also ist schon klar, was zentralistische Planung sein kann, oder zumindest kann ich mir das vorstellen. Aber die Frage ist, inwiefern eben Bedürfnisse so erforscht wurden, oder ob es dann sozusagen etwas wie soziologische Untersuchungen gab dazu. Also ich, das ist halt eine Frage, ich kenne mich da nicht aus. Ich würde sagen, wir geben Ihnen erstmal die Möglichkeit zu reagieren und dann melde ich mich einfach nochmal. Weil wir haben diese Erstrednerliste und das wäre es. Ich schalte dich auch auf. Ja, vielleicht zu der Frage zuerst. Also wahrscheinlich würde jetzt Gerhard Schürer von der Staatlichen Plankommission protestieren, aber ich würde mal ganz kurz sagen, Bedarf zu erheben, daran hat überhaupt kein Interesse. Also jedenfalls in diesem Sinne, dass man sich fragt, was brauchen denn die Leute? Also das tauchte vielleicht so ein bisschen auf, also dadurch ja auch diese Idee, Golfmotoren in Trabis zu implementieren und eben Westjeans zu importieren. Also da sprach sich vielleicht hier und da mal was rum und aus Gründen der Herrschaftssicherung wollte man, also wenn man dann hörte, die Jugend findet Ostjeans scheiße, dann erwuchs daraus irgendwo ein Interesse daran, was zu ändern. Gut, aber in der Regel muss man sich das vorstellen. Ich glaube sogar, dass Honecker, wenn man so Protokolle liest, ich glaube, die haben das, also die waren wirklich überzeugt, sie möchten die Leute gut versorgen. Also es war nicht nur vorgespiegelt, also sozusagen so kalte Zyniker der Macht, wenn man Politbüro-Protokolle liest, waren das gar nicht. Das ist sozusagen noch das besonders Entsetzliche. Aber erstens waren die der Auffassung, sie wissen schon am besten, was für die Leute gut ist, erstens. Zweitens, auf der Grundlage von permanenter Krise war der Spielraum immer ganz klar, also ganz eng. Und die Frage war, wenn man um Bedürfnisse sich kümmerte, was brauchen wir für die Produktion? Also man hat einen Stand der Produktion, das war ja 45 auch schon. Man guckt sich an, was für Produktionsmittel haben wir, dann war die Frage, was können wir herstellen? Und dann geht es erstmal darum, wie viele Kalorien können wir zur Verfügung stellen? Also sozusagen, also da brauchten wir die Leute nicht fragen, wollt ihr Butter oder Margarine, sondern da war die Frage, wie schaffen wir es denn, wenigstens einen Stand von 36 wiederherzustellen? Das hat bis 1958 gedauert, bis sie sozusagen die Vorkriegskalorienversorgung wieder hatten. Und dann war ganz stark die Frage, wie schaffen wir das, profitabel auf dem Weltmarkt zu exportieren, um Devisen zu kriegen, um Sachen, die wir hier nicht haben, kaufen zu können. Und da ging es auch nicht um Jeans, sondern um, weiß ich was, bestimmte Metalle, um so ein Kram. Also das zu der Frage, was hat überhaupt Bedürfniserhebung für eine Rolle gespielt, würde ich sagen, wenn man nicht über Produktion redet, fast gar keine. Und dann zwei Sätze dazu, wie lief das ab. Die Plankommission hat unter Vorgaben vom Politbüro einen Planentwurf gemacht und das ging im Wesentlichen darum, welche Bereiche der Ökonomie sollen ausgebaut werden. Also man guckt sich an, was haben wir für Fabriken und dann die Frage, wo können wir da noch eine Schippe drauflegen. Dann wurde es an die Kombinat und das war zunehmend eine politische Größe. Also die haben nicht gesagt, oh scheiße, wir müssen so viel renovieren, wir müssen mit der Produktion runter. Das kam gar nicht in Frage. Also in der Zeit hat das Politbüro gesagt, unter 4% Wachstum ist sowieso verboten. Dann wurde also ein Planentwurf gemacht, der wurde an die Kombinate gegeben und wurde diskutiert. Da war der politische Wunsch, vorsichtig gesagt, mit verbunden, dass die Kombinate sagen, so ein lächerlicher Plan, den überbieten wir doch. In Einzelfällen haben sie gesagt, wenn es nun gar nicht ging, haben sie gesagt, tut uns leid, aber normalerweise wurde also noch was draufgelegt. Das wurde dann in der zentralen Plankommission zusammengefasst und dann als Plananforderung wieder an die Kombinate gegeben. Also so ungefähr lief das ab und im Detail gab es durchaus zähe Verhandlungen. Und sei es bei der Frage, ja, wie viel soll denn der Plan überboten werden? Und die Kombinate hat natürlich schon Interesse an einem realistischen Plan, denn daran wurden sie ja gemessen. Also da gab es zum Teil zähe Verhandlungen mit diesen Betrugsversuchen, die ich vorhin erwähnt hatte, dass man also Lagerhaltung unterschlug oder Arbeitskräfte hortete, um im Zweifelsfall den Plan früher erfüllen zu können. So, zur Refeudalisierung. Ja, hat was, also hat vielleicht was davon, wobei ich sagen würde, gerade die personale Komponente finde ich da gar nicht so stark. Also ich glaube, es hat schon so ein Gefühl gegeben von wir hier unten, ihr da oben, aber wer die da oben eigentlich real sind, war auch nicht so ganz klar. Denn wenn man sich also das ZK zum Beispiel anguckt, es hat eine große Bürokratie, auch eine große Führungsschicht gegeben, die sich zum Beispiel durch Privilegien auszeichnete. Aber ich würde sehr bezweifeln, dass die wirklich fundamental was in der Ausrichtung der Politik ändern konnte zum Beispiel. Also sozusagen den Feudalherren, der dann bestimmte Dienste leisten musste, aber letztlich dann doch weisungsbefugt ist, seinen Untergebenen gegenüber. Also ich finde, das hat auch, also auch auf der Wahrnehmungsebene ganz starke Unterschiede. Deshalb würde ich jetzt von der Refeudalisierung nicht sprechen, aber man hat zumindest, wie soll ich sagen, dadurch, dass das Ganze über eine Anordnung Befolgung Schiene läuft, tatsächlich stärker ein wir hier unten, ihr da oben, als was im Kapitalismus hat, wo man im Zweifelsfall ja doch immer weiß, dass man selbst schuld ist, wenn man nicht als Schmied ist. Also von daher, jein. So. Würde aber tatsächlich auch sagen, dass diese spezifische Art von Herrschaft, die sich dann im Realsozialismus herausgestellt hat, nicht mit einem zentralen Plan überhaupt notwendigerweise gegeben ist, meiner Einschätzung nach. Sondern man müsste dann ja wirklich fragen, welche Möglichkeiten gibt es, Teile des Plans zu dezentralisieren? Welche Möglichkeiten gibt es, Planungsprozesse und sei es auch solche Diskussionen in der zentralen Plankommission öffentlich zu machen, transparent zu machen, gesellschaftliche Alternativen zu diskutieren und, die alle meiner Ansicht nach für eine vernünftige Planwirtschaft notwendig wären und die genau diesen Prozess, wir sind hier und haben nichts zu sagen, ihr da oben macht, ja eigentlich konterkarieren würden. So, das wäre auch meine Hoffnung, oder sonst wäre ich kein Kommunist, dass sozusagen diese in Anführungszeichen Refeudalisierung nicht gegeben ist mit Planwirtschaft oder zentraler Planwirtschaft überhaupt. Und ja, zur Frage der Herrschaft, warum ich das so provokant gesagt habe, und du hast natürlich recht, also ich habe auch was gegen Herrschaft. Was mir nur ziemlich auf den Geist geht, ist, und das kenne ich von Linksradikalen so, also wenn man jetzt unsere politische Praxis anguckt, also in hier und jetzt, gibt es eine ganz starke Abwehr gegenüber Institutionen, gegenüber, ja, wie soll ich sagen, letztlich demokratischen Regelung die Machtansammlung verhindern soll, sondern letztlich ist das einzige Modell, das ich in linksradikalen Organisationen kenne, das der Vollversammlung und des Konsensprinzips. Und da befürchte ich, dass das auf gesamtgesellschaftlicher Ebene so nicht klappen wird. Und deshalb, also deshalb dieser auch durchaus provokant gemeinte Hinweis, ich glaube ja, dass Linksradikale, wenn sie irgendwann mal eine Chance auf gesellschaftliche Veränderung haben wollen, sich vorher überlegen müssen, wie sie damit umgehen mit diesem Problem und sozusagen Institutionen einüben, die eben dann aus, ja wie soll ich sagen, will mir jetzt nicht ausschließen, aber sozusagen aus diesen herrschaftlichen Elementen keine Herrschaft werden lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was sozusagen als Denkprozess, aber auch als Prozess der politischen Praxis jetzt beginnen müsste. Aber wenn ich mir Gruppen angucke, die, wie soll ich sagen, die magische Schallmauer von 40 Aktivisten durchstoßen haben, muss ich sagen, naja, nee, sondern da ist es immer noch häufig so, ich will jetzt keine Gruppennamen nennen, dass sozusagen der die Diskussion dominiert, der am besten ausgeschlafen ist und deshalb als letzter nach Hause gehen musste, oder der dominiert, der nicht lohnarbeiten muss und deshalb in der Lage ist, zu jedem über E-Mail-Verteiler gegebenen Vorschlag seinen Senf dazu zu geben, während andere, die 3 Tage warten mussten, leider raus sind aus der Diskussion. Das ist meiner Ansicht nach gerade das Gegenteil von politischen Institutionen. Und ja, insofern, wie soll ich sagen, ist mir sozusagen das Ziel der Herrschaftsaufhebung sehr wichtig. Ich kann mir das nur nicht als sozusagen Akt der Stunde Null vorstellen, von dem ab sich sozusagen das Problem in Luft aufgelöst hat. Ich wollte eigentlich, wie immer, so eine relativ längere Voreinleitung zu meiner Frage geben, aber du hast jetzt auf einzelne Punkte schon geantwortet und deswegen bleibt irgendwie nur noch die Frage übrig, was vielleicht wahrscheinlich alle anderen auch ganz toll finden. Und zwar die Frage danach, ob der Plan, also bei deinem Vortrag kommt so ein bisschen rüber, dass der Plan ja eigentlich schon ein Prinzip ist, dem man irgendwie noch so ein bisschen hinterherlaufen sollte und das eigentlich nur besser organisiert werden muss. Und das hast du gerade auch nochmal deutlich gemacht, weil du gesagt hast, ja, irgendwie lässt es sich halt nicht herrschaftsfrei organisieren, sobald es halt mehr als 40 Leute werden oder vielleicht möglicherweise auch schon weniger. Aber ist es nicht so, dass der Plan im Wesentlichen auch ein anti-individualistisches Moment hat? Also nämlich zu sagen, dass dort die Selbstverwirklichung des Individuums eigentlich negiert wird, wenn es nicht mehrheitsfähig ist, und dass das quasi so ein Prinzip, das in der Demokratie als bestes der ausprobierten Systeme praktiziert wird, aber eigentlich tatsächlich nicht ganz kritikfrei ist, nicht auch so eine, dass da nicht das Individuum wieder auf die Rede kommt und dass gerade das Hochhalten des Individuums eine wichtige Bedingung wäre für so Realisierung von befreiten Gesellschaften. Und ja, würde mich halt interessieren, wie du deinen Plan hochhalten kannst oder wie du dir eine Organisation vorstellen würdest, und das muss ja auch nicht vollkommen sein, kann ja in Ansätzen sein, die nicht dazu führt, dass man Vorstellungen von richtigen Bedürfnissen und falschen Bedürfnissen produziert oder Vorstellungen davon, dass es sinnvoll ist, dass Einzelne sich über andere, gegen andere durchsetzen oder solche Sachen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Tut mir leid, wenn ich auf Sarah zurückkomme, aber ich habe auch eine Frage in Richtung der Frage, was die Herrschaft betrifft, beziehungsweise wie soll das bei den Endzielen sozusagen aussehen. Und tut mir leid, wenn ich noch einen Vergleich mit Tieren mache. Aber ich finde das immer interessant. Du sprachst von der Schaffung im Endeffekt von Staat und von Nation. Und für mich, das klingt nicht mehr wirklich kommunistisch, aber mehr anarchistisch. Und man vergisst oft, dass es auch ein menschliches Bedürfnis ist, nicht nur Besitz ergreifen und es vor den anderen zu verteidigen, aber Territorien abgrenzen. Und ich möchte nicht unbedingt mit dem Wolfrudel, mit Urinmarkierung statt bei Menschen Grenzfall, aber es ist doch vergleichbar. Und wenn man Stadt und Nation abschafft, frage ich mich konkret, wie das aussehen soll. Und du sprachst gerade von Stunde 0 und ich stelle das mir wirklich vor, wie Stunde 0, zum Beispiel 45, weil wie soll das aussehen, ohne Herrschaftssystem zu verhindern, dass eigenständige Leute sich gruppieren und versuchen, ihre eigene Stadt zu bilden, ihr eigenes System, ihre eigene Kommune, ihre eigene Nation. Ja, das ist für mich, was nicht konkret genug ist. Ja? Und deswegen komme ich zurück zu diesem Gegensatz zwischen ganz praktischen, animalischen Tatsachen und die sehr schöne, trockene, praxisferne Ideologie. Wo ist da wirklich konkret die Möglichkeit? Ja, vielleicht zuerst zu den Tieren. Nee, du hast schon recht. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich habe auch das häufiger das Bedürfnis, Territorien zu markieren. Also es gibt zum Beispiel nur sehr wenig Leute, mit denen ich gerne in einem Bett schlafe. Es gibt auch nur sehr wenig Leute, mit denen ich gerne in einer Wohnung wohne. Und so würde ich sagen, je nach Bedürfnis könnte ich wahrscheinlich sagen, ja, es wäre ein Zweck von mir, ja, wie soll ich sagen, andere auf Distanz zu halten. So. Was das aber zu tun haben soll mit der Frage, mit wem verständige ich mich darüber, wie meine Reproduktion zu organisieren ist, das leuchtet mir nicht ein. Und wir haben ja von der Stunde Null gesprochen jetzt. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, naja, oder eigentlich den einen Teil hatte ich nur unterstellt. Ich glaube persönlich nicht, dass Planwirtschaft produktiver ist, also jetzt im wie soll ich sagen, in diesem kapitalistisch verstandenen Sinne oder manchmal auch im marxischen Sinne, Produktionsoutput pro Arbeitseinheit. Also zumindest sehe ich keinen Grund. Ich meine, klar, man spart sich Versicherungsagenten und Werbegrafiker und Finanzbeamte und so weiter, aber na gut, dafür ist Planen auch eine ziemlich aufwendige Sache und zumindest in der Übergangszeit würde ich damit jetzt nicht primär argumentieren. Wenn das aber so ist, und ich finde es auch eine falsche Kritik am Kapitalismus übrigens zu sagen, wir wollen jetzt Planwirtschaft eine produktiver, das finde ich wirklich völlig fair. Wenn das aber so ist, dann heißt das auch nochmal verstärkt, was ich im Vortrag schon gesagt hatte, dass man einer Konkurrenz mit dem Kapitalismus, der entwickelt ist und der vielleicht gleichzeitig Panzer baut, möglichst aus dem Weg gehen sollte, wenn man Kommunismus machen will. Und das heißt, auch wenn es dadurch nicht wahrscheinlich wird, man muss sich international organisieren. Und da würde ich dann sagen zu deiner Frage, wenn es eh die Voraussetzung für eine vernünftige Revolution ist und ich mich mit Genossinnen und Genossen in den USA und in Japan absprechen muss, wie wir denn den ganzen Laden erstens umwuppen und zweitens auch hinterher ihre Produktion organisieren, ja, mich dann hinterher wieder in Nationen zu organisieren, erschien mir gerade unter dieser Voraussetzung völlig absurd. Dass es dann noch technische Fragen gibt, also wie soll ich sagen, dass die Frage von Milchproduktion und Milchverteilung vielleicht nicht unbedingt global geklärt werden muss, ist dann eine andere Geschichte. Aber auch diese Grenze also würde sich dann eher nach technischen, kommunikationstechnischen oder was weiß ich nach welchen Fragen ausrichten, aber nicht gerade nach nationalen. Aber was machst du mit diesen Menschen, diese Nation oder Stadt oder Gruppierung haben wollen, wenn du kein Herrschaftssystem hast? Also wenn ich zu viele Leute habe, die Deutschland haben wollen, dann wird es die Revolution nicht geben. Und insofern ist das in diesem Sinne, also ist das sozusagen ein anderes politisches Problem, nämlich wie komme ich dahin, dass Leute das nicht wollen. Aber ich glaube nicht, dass das Problem sein wird, dass es eine erfolgreiche Revolution gibt und ich dann mit einer Mehrheit von Leuten umgehen muss, die ihre Nation behalten wollen. Also das ist, glaube ich, nicht, das würde ich sagen, widerspricht sich tatsächlich. Zu der Frage, nee, wo, ich weiß gar nicht, du hast die Frage, Entschuldigung, ist der Plan nicht eine Negation von Individualität? Naja, nehmen wir mal ein Beispiel wie zum Beispiel Inex. Inex macht eine Abendveranstaltung, wählt als Referenten Rüdiger Matzen ein. Und jemand ist der Auffassung, das ist aber eine verdammt beschissene Idee. und nun wird er überstimmt. Ist das eine Negation seiner Individualität oder nicht? Naja, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also das hängt zum Beispiel davon ab, ob er anerkennt, dass diese Einladung prinzipiell seinem Zweck entspricht oder dem, was er dieser Gruppe als Zweck zuspricht und den erteilt. Hängt auch davon ab, wie soll ich sagen, vital die Konsequenzen sind, die er aufgrund der Einladung zu erleiden hat. Hängt auch davon ab, ob es im Zweifelsfall für ihn Alternativen gibt. Also kann man sagen, nee, nach dieser Einladung, tschüss Leute, ich gehe jetzt zu einer anderen linksradikalen Gruppe. Das sind, würde ich sagen, alles Fragen, die, wie soll ich sagen, politisch praktischer Natur sind. Und genauso würde ich sagen, natürlich, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man Kommunismus machen können wird ohne ein Mehrheitsprinzip. Also ich meine, selbst wenn man sagt, die Produktionsmittel werden unmittelbar an die Leute gegeben, die in ihnen arbeiten, ja, sind die sich denn immer einig? Was mit den Rentnern, die den Kram essen sollen, der da hergestellt wird, dürfen die da nicht mitentscheiden oder was? Also da zu sagen, nee, Konsens oder nix, oder wir sägen die Fabrik in zwei Teile und die eine Gruppe nimmt die eine Hälfte und die andere die andere, ja, was soll das? Also da muss man nicht über Plane reden. Was aber im Übrigen schon bei Fotopoulos und seinen Minigemeinden von 50.000 Leuten gilt, also ich meine, letztlich habe ich das gleiche Problem bei 10 Leuten, sondern dadurch eher sagen, nee, man muss sich vorher Gedanken machen, wie stellt man es sicher, dass Leute unter Umständen angehalten sind, also man muss die ja nicht verhaften, nicht erschießen, wenn sie es nicht machen, deshalb sage ich, angehalten sind, sich an Mehrheitsbeschlüsse zu halten, und wie kann ich ihnen dann aber trotzdem ermöglichen, möglichst abweichend leben zu können? Also das heißt zum Beispiel, dass natürlich Gegenstand einer Planung in einem vernünftigen Kommunismus auch sein müsste, sozusagen Alternativen mit zu planen. Also zu sagen, naja gut, es gibt eben Leute, die sind für den Ausbau dieser Industrie und für den Ausbau jener Straße. Und wenn ich weiß vorher schon, es wird Leute geben, die sehen das anders, wie erleichtere ich denen, mit den Konsequenzen umzugehen? Indem ich zum Beispiel mich frage, sollten die umziehen können? Oder kann ich sozusagen die Konsequenzen abmildern? Und. Da würde ich sagen, das sind aber alles Fragen, die müssen politisch geklärt werden. Also letztlich die Frage, wie kann ich die Abhängigkeit von Leuten, von Mehrheitsentscheidungen möglichst vermindern? Dem prinzipiellen Problem, das ist natürlich immer ein Moment der Negation meiner selbst hat, wenn ich meine eigenen Überzeugungen zuwider handeln muss, werde ich damit aber tatsächlich nur graduell gerecht. Ich würde jetzt die letzte Runde ausrufen. Also die letzte Möglichkeit, Fragen oder Anmerkungen zu stellen. Wenn sich jetzt niemand bei der meldet, würde ich noch eine Frage stellen oder vielleicht zwei. Dann stellst du nach mir, okay? Die eine ist aus dem historischen Seminar und vielleicht schnell zu beantworten oder gar nicht. Die wäre wirklich, die gab es in der Diskussion des Realsozialismus jemals eine Position, die du für so interessant einschätzen würdest und sagen würdest, da wurden Alternativen diskutiert, hätten die sich durchgesetzt, das hätte in eine Richtung laufen können, die hätte Sinn gemacht. Also gab es die Diskussion, wieder die Menschen an den Entscheidungen zu beteiligen, gab es die Diskussion, aus der Konkurrenz herauszutreten, oder gab es praktisch keinen Lichtblick in all diesen Diskussionen zwischen realsozialistischen Planpolitikern und Planpolitikern in der ganzen historischen Epoche. Und die zweite, die drängt sich mir ein bisschen auf, dass ich auf der einen Seite natürlich schon gemerkt habe, dass du unsere Fragestellung von Innix ziemlich scharf zurückgewiesen hast, wie kapitalistisch war der Sozialismus und das mit einer historischen Kontextualisierung so ein bisschen unterlegt hast und begründet hast und gesagt hast, okay, gewisse Fragen konnte man sich zu einer bestimmten Zeit gar nicht stellen. Und es wäre Quatsch, so etwas Abstraktes wie eine Arbeitskritik zu formulieren, wenn die historische Situation das überhaupt nicht zusetzt, wenn es um so etwas wie grundsätzliche Bedürfnisbefriedigung, also das Überleben, die Reproduktion der Menschen als Menschen geht. Und das leuchtet mir auf der einen Seite ein. Und ich finde dich da sehr historisch mit einem großen Realitätssinn behaftet. Auf der anderen Seite setzt du uns hier alle unter Druck und sagst, du möchtest bis zu deinem Lebensende Kommunismus erleben. Und dann finde ich deinen Realitätssinn nicht mehr ganz so stark. Und ich frage mich, ich will es gar nicht lächerlich machen, ich habe mich wirklich gefragt, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie erkläre ich oder wie kann ich damit umgehen, dass die meisten Menschen dieser Welt das kapitalistische Wohlstandsniveau Europas extrem attraktiv finden oder in den USA oder Nordamerikas und danach streben und das teilweise mit Modellen, die mit Planungsökonomie funktionieren, wie in China, Brasilien oder Indien oder mit Elementen von Planungsökonomie, die also nach nichts anderem streben als nach dem wahren Reichtum jetzt hier, das noch lange nicht erreicht haben. Wie erkläre ich denen die Notwendigkeit von Kommunismus und gleichzeitig den Millionen von Menschen hier, dass wenn es denn dazu käme, und davon sprichst du ja auch, es sowas wie Mangelerscheinungen auf einmal geben müsste und man überlegen müsste, wie man Mangel und Arbeit neu organisiert und gleichzeitig lehnst du es aber ab, über sowas wie Konsumkritik zu reden. Du sagst, du möchtest einen Kommunismus, der auf dem Niveau oder über das Niveau des Kapitalismus hinausreicht. Das heißt, ich habe es vielleicht falsch verstanden, es gibt keine Kritik des Warensortiments, es gibt keine Kritik eines vielleicht falsch verstandenen Reichtums und ich kann mir beim besten Willen realitätsmäßig nicht vorstellen, wie man die einen wie die anderen von Kommunismus auf dieser Grundlage überzeugen soll. Schon, wer waren die anderen? Also die einen waren die einen in der reichen Welt und die anderen in der armen Welt, wenn ich jetzt mal diese Unterscheidung mache. Jetzt schnell die Frage hin. Du hast ja einige Voraussetzungen genannt, die notwendig sind, um so eine kommunistische Gesellschaft zu errichten, und die sind momentan, wenn ich richtig verstanden habe, weniger günstig. Ja. Also denkt man an die Abschaffung der Nation. Also wenn es eine Mehrheit gibt, die Deutschland erhalten möchte, ist es sehr schwierig, eine kommunistische Gesellschaft zu errichten. Ähnliches gilt auch für die Sache, die du vorhin genannt hast, mit der Konkurrenz zum Kapitalismus. Also wenn es einen entwickelten Kapitalismus gibt, sollte man sich nicht mit ihm eingehen. Also eine ganz praktische Frage, was sollte man denn tun, wenn man einen Kommunismus verwirklichen sollte, hier? Also was sollte man jetzt tun? Soll man kritisieren und sich propagandistisch betätigen und dafür sorgen, ein richtiges Bewusstsein zu schaffen? Oder sollte sich eine kleine Minderheit dazu aufschwingen, eine Revolution anzuzetteln? Oder was würdest du vorschlagen? Ja, vielleicht zuerst zu der Nachfrage. Wichtige Diskussion, ja. Also interessant, du hast, glaube ich, in deiner ersten Formulierung interessant gesagt, da würde ich sagen, ist ja fast alles, weil, also abgesehen jetzt von den wirklich, nee, also je früher, desto interessanter, weil ich das Gefühl habe, dass später, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest das, was in Büchern steht, doch sehr schon von vornherein auf Herrschaftssicherung hin orientiert war, man noch nicht mal davon ausgehen kann, dass die das geglaubt haben, was sie geschrieben haben, dann ist das natürlich auch absurd. Und es gibt zum Beispiel, also ich würde sagen, die linke Opposition, die sogenannte in der Sowjetunion, war auf alle Fälle schlauer als der Rest. Deshalb finde ich, man kann Preobrashensky, die neue Ökonomik, auf alle Fälle lesen. Es gibt zu den Debatten auch, ich glaube, 5 oder 6 Sammelbände, heißt die linke Opposition in der Sowjetunion. Ich habe jetzt den Verlag vergessen. Das sind alles solche Ziegelsteine, wo sozusagen über ZK und sonstige Kongressdebatten alles protokolliert ist, was in dieser Zeit gesagt wurde. Also das Problem ist, ich glaube, was so gerade Herrschaftskritik angeht, sind da einige drunter, also teilweise taucht auch Trotzki da auf, die man als jemand, der was gegen Herrschaft hat, und dazu würde ich mich ja durchaus auch zählen, nicht gerade zu seinen Gewehrsleuten machen wollen würde. Deshalb würde ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, hey, die waren richtig. Mindestens was das Ökonomische angeht, sind die auf alle Fälle klüger und es ist durchaus lesenswert. So, dann zur Konsumkritik und zur Arbeitskritik. Also gerade wenn man, wie soll ich sagen, die Negation von Individualität möglichst gering halten will, schaue ich mal sehr davor zurück, Leuten dann auch noch zu sagen, was sie denn konsumieren sollen und frage mich, wer denn das Subjekt sein soll, wer das unternimmt. Aber ich glaube, wenn überhaupt, dann ist am ehesten einer Planwirtschaft die Voraussetzung dafür gegeben, also was ich an Konsumkritik überhaupt noch, warum ich Konsumkritik eigentlich so scheiße finde, ist, dass ich da immer so sozusagen so dieses protestantisch-asketische Kultur kommen sehe. Und da würde ich wirklich sagen, nee, das ist nichts anderes als das Gegenteil. Aber natürlich gibt es auch, wie soll ich sagen, es gibt Sachen, die machen Leute blöd. Es gibt Sachen, in deren Herstellung werden natürliche Lebensgrundlagen versaut. Es gibt Sachen, in deren Herstellung wird die Gesundheit derjenigen ruiniert, die, die Sachen herstellen. Also von daher, wenn man von sowas redet, ist klar, das ist unvernünftig und ist mit einem vernünftigen Kommunismus unverträglich. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass in einer Planwirtschaft, wo die Frage, welche Ressourcen wandern wohin, baut man diese Fabrik auf oder jene, also dass in einer solchen Ökonomie die Voraussetzung, vernünftige Sachen herzustellen, auch in diesem Sinne, doch größer ist als in der Marktwirtschaft. Und also das ist das, was ich mir unter vernünftigen Konsum vorstelle. Und wenn jemand dann tatsächlich der Auffassung ist, er braucht eine neue Spielekonsole und er findet genug Leute, die es auch glauben, sodass man die überhaupt herstellen kann, denn das ist ja dann die Voraussetzung, dass nicht jemand denkt, er macht damit ein Geschäft, sondern dass es irgendwo mindestens eine Minderheit gibt, die groß genug ist, die sagt, doch, dafür wollen wir unsere Ressourcen verwenden. Ja, meine Herren, dann soll das Zeug meinetwegen hergestellt werden. Und was Arbeitskritik angeht, ja, also ich bin wirklich kein Freund von kapitalistischer Lohnarbeit und glaube auch nicht, dass Arbeit den Menschen edelt und bin überhaupt nicht der Auffassung, dass nur sein soll, wer arbeitet. Nur, wie soll ich sagen, vielleicht, ja, ist das fast schon eine wissenschaftstheoretische oder historische Überlegung, die mich da leitet. Ich weiß nicht, ob Arbeitskritik erstens notwendig ist und uns irgendwie weiterbringt. Also, na gut, wenn man sich die Geschichte des Realsozialismus anguckt, kann man sagen, ja, irgendwo wohl doch. Nur habe ich den Eindruck, dass das ganz viel mit anderen politischen und ökonomischen Fragen zu tun hat. Also sicher halte ich die Arbeit, die da geleistet wurde und auch natürlich, wie sie propagiert wurde, für völlig falsch. Nur, ob man das dadurch ändert, dass man Arbeitskritik macht oder ob man es dadurch ändert, dass man Leute wirklich über ihre Lebensbedingungen mitentscheiden lässt, ohne Zwänge, die der Kapitalismus so mit sich bringt oder die Konkurrenz mitgeben, da würde ich mich immer auf die zweite Seite schlagen und sagen, naja, wenn ich Reproduktionsprozesse kollektiv organisiere und vernünftig organisiere, dann wird das, wie soll ich sagen, humanisierende Auswirkungen auch auf Arbeit haben. Müssen aber auch werden. Und ich weiß gar nicht, ob es dann noch die dringende Notwendigkeit einer Arbeitskritik sozusagen als akademische Disziplin gibt. Und also, vielleicht nochmal, also nur damit wir nicht aneinander vorbeireden, dass Arbeit einfach nur verstanden als bewusste Umwandlung von Naturstoffen in nutzbare Dinge notwendig sein wird, aber dass das Bestimmende an der Arbeit die gesellschaftliche Form ist, das war dem erstmal vorausgesetzt. Und das sind ja Leute, die sagen, nee, Arbeit gibt es da gar nicht mehr, also da kämen wir dann utopisch in akademische Diskussionen oder in Terminologische. So, und jetzt zu der Frage, was machen wir denn morgen? Ich könnte ja kurz darauf antworten und sagen, weiß ich auch nicht. Vielleicht ein paar Sachen, also so zwei, drei Gedanken, die noch ein bisschen ungeordnet sind. Also ich meine, ich mache ja schon seit ein paar Jahren Politik und wenn ich sozusagen eine zwingende Idee gehabt hätte, müsste ich jetzt eigentlich schon Kommunismus haben, von daher kann ich da so überzeugt auch nicht sein. Vielleicht so. Also erstens, ich glaube nicht, dass man Leute davon überzeugen kann, dass Kapitalismus schlecht ist. Von daher ist Kapitalismuskritik wichtig, aber sozusagen ein Impuls, irgendwie hier was komisch zu finden, befürchte ich, müssen die Leute schon von selbst haben. Und man kann das dadurch begleiten, dass man sozusagen das, was Leuten auf den Geist gebe, was sie bedroht, je nachdem, ob man jetzt von Privilegierten hier oder von Leuten in Elendsvierteln oder von wem auch immer redet, dass man das erklärt und sozusagen Unbehagen in Kritik überführt. Aber wenn jemand wirklich sagt, hey, ich finde es hier super, und an der Konkurrenz stört mich im Moment nur, dass ich meinen Chef noch nicht vom Stuhl gestoßen an seine Stelle getreten bin. Meine Herren, also ich glaube, das geht nicht. Dann glaube ich persönlich, dass Organisierung unwahrscheinlich wichtig ist. Und deshalb ist auch ein Grund dafür, dass ich was gegen Seminarmarxismus habe. Weil ich glaube, dass, also erstens, man ein Gegengewicht braucht gegen die Erfahrung, die man in dieser Gesellschaft macht. Also wenn man wirklich im Reproduktionsprozess ist, dann ist das Interesse am Funktionieren der Verwertung spürbar. Und das macht was mit einem. Also es braucht sozusagen ja entweder, ja, wie wir sagen, eine viel Stärke oder eine große Macke, um sozusagen sich kapitalismuskonform jeden Tag zu verhalten und sich nicht die Verhältnisse schön zu bilden. Und deshalb glaube ich, dass man eine Organisation auch dafür braucht, um sich durch die Verhältnisse nicht dumm machen zu lassen, sondern sozusagen die Erfahrungen, die man jeden Tag macht und die einen, auch ohne dass man heute schon mal guckt, die einem sozusagen immer zurufen, finde es gut, mache mit, sei erfolgreich. Sozusagen diesen Stimmen nicht zu glauben, sondern mit Leuten, die das gleiche Ziel haben wie man selbst, sozusagen die Sachen zu reflektieren. Und zweitens, das ist der Punkt, den ich eben schon genannt habe, ist eine Organisation wichtig, weil ganz viele Fragen, die entscheidend sind für die Revolution, für die Zeit danach, weil das Fragen der Organisierung sind. Natürlich auch des richtigen Programms, aber eine sozusagen Take-Home-Message meines Vortrages sollte auch sein, dass die Reichsjournalisten viel List vertreten haben. Aber das glaube ich, also wenn man es prozentual sagen will, dass nicht mehr als 10% ihres Scheiterns ausgemacht hat. Also das bitte ich jetzt nicht zu zitieren, aber sondern dass es ganz viel mit politischer Praxis zu tun hat. Und was auf alle Fälle nicht klappt, ist sozusagen im Studierkämmerlein sich ein richtiges Konzept zu machen und dann zu glauben, es gäbe irgendwann eine gesellschaftliche Situation, in der man rausgehen könnte und das anwenden. Sondern das hat ganz viel mit dem ja auch Einschleifen, also im Sinne von sich gewöhnen, politischer, institutioneller Prozesse zu tun, auch mit dem Ausprobieren. Hat auch damit zu tun, jetzt zum Beispiel nochmal zu der Individualität. Wenn ich überstimmt werde und es wird was gemacht, was ich nicht teile, dann hat das auch was mit Vertrauen zum Beispiel zu tun. Dass ich Entscheidungsprozesse kenne und weiß, wer hat da welche Zwecke verfolgt und warum. Und das sind alles Sachen, die lerne ich, kann ich nur in einer Organisation lernen. Und vielleicht dann noch letzter Punkt auch zur Organisierung. Ich glaube tatsächlich, nehmen wir vielleicht noch zwei ein. Linksradikale müssen sich stärker um das kümmern, was wir jetzt so als viele offene Fragen angesprochen haben. Also was wäre denn eigentlich Kommunismus? Das war lange Zeit fast mit einem Tabu belegt. Also ja, teilweise auch aus der kritischen Theorie kommt, was mir irgendwo sympathisch ist, was aber glaube ich trotzdem fatal ist. So nach dem Motto, naja, man soll nicht utopistisch werden, sondern bleibt bei der Kraft der Negation und fragt sich nicht, was danach kommt. Ich glaube, das ist auch für die Agitation fatal. Also selbst Leute, die irgendwo was gegen das Bestehende haben, können mit Fug und Recht verlangen, dass, wenn sie das Risiko einer Revolution eingehen und unter Umständen auch mit einer Phase danach, die erstmal alles andere als sicher und behaglich ist, dann muss man ihnen schon sagen, ja, was sie denn eigentlich davon haben sollen irgendwann mal. Und das kann man nicht darüber hinkriegen, dass man ihnen nur sagt, wie scheiße es jetzt ist. Denn, ich meine, mein Gott, man guckt sich die Oktoberrevolution an. So alt werden Leute nicht. Vielleicht wird es ja die zehn Jahre nach der Revolution noch viel beschissener. Also das ist kein gutes Argument. Sondern da muss man schon sagen, wie man den Prozess gestalten will. So, und ich glaube, da gibt es in der Radikalität extremen Diskussionsbedarf. Und als letzten Punkt, das ist eher negativ, was ich nicht für sinnvoll halte, ist sozusagen auf Protest überhaupt zu setzen. Sondern ich bezweifle sehr, dass das ist ja gerade unter Antideutschen eher üblich, etwa nach Frankreich zu gucken oder nach Italien zu gucken und zu sagen, naja, da sieht man es mal wieder, Hartz IV oder auch die diversen Renten- und Gesundheitsreformen, woanders brennen die Autoreifen und hier gehen die Leute noch nicht mal auf die Straße. Ich wäre sehr skeptisch, was sozusagen den Sinn von Riots für unseren Weg zum Kommunismus angeht. Und wenn man sich die Entwicklung der Ökonomien in Frankreich und Italien anguckt, oder auch der Politik, glaube ich nicht, dass es den Leuten sehr viel mehr gebracht hat. Und ich glaube deshalb auch, was Bündnisse angeht, die Proteste organisieren, wenn es zum Beispiel gegen Nazis geht, also was Bündnisse angeht, da überhaupt nicht dogmatisch, glaube ich nicht, man sollte nur mit Leuten zusammenarbeiten, die wahre Lehre vertreten, überhaupt nicht. Aber zu glauben, es gäbe sozusagen einen geraden Weg von, die Leute protestieren, aus welchen Gründen auch immer, gegen Hartz IV, hinzu, die sind politischer geworden, machen eine Demo-Erfahrung und sind deshalb näher an uns dran, sehe ich erstmal überhaupt nicht, sondern ich glaube, der Weg führt über eine große Organisation oder gar nicht. Ich finde, so leid es mir tut, dass es ein hervorragendes oder vielleicht ein passendes Schlusswort ist, das lässt sich kaum noch toppen an inhaltlichen Punkten, was jetzt nicht heißen soll, dass ich das jetzt irgendwie unterschreibe, sondern es ist jetzt zumindest sehr pathetisch gewesen, es ist sehr groß, es hat sehr viel verlangt, in der Universität einen Aufruf zur Revolution und zur Organisation. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Insofern würde ich sagen, das kann man jetzt nur noch schlimmer machen. Jede weitere Frage oder jede weitere Antwort ist gefährlich. Ich würde es gerne abbrechen, aber du kannst weiter diskutieren, wenn du möchtest, mit uns und alle anderen auch. Wir gehen jetzt noch in Seeblick, da ist ab 21 Uhr ein Tisch bestellt. Und ich hoffe, ich habe dein Einverständnis, wenn ich jetzt alle dazu einlade, die das möchten, die können gerne mitkommen. Wir treffen uns ungefähr eine Viertelstunde. Also der Tisch reicht natürlich nicht für alle. Aber und als allerletztes möchte ich auf zwei Veranstaltungen hinweisen, die noch im Rahmen der Veranstaltungsreihe demnächst stattfinden. Und zwar am 17. November, am Mittwoch, von der Revolution der Geschlechterordnung zum mütterlichen Russland mit Bini Adamczak. In Kon 1 diese Veranstaltung 1930 und die Abschlussveranstaltung, die vorläufige Abschlussveranstaltung der Reihe, eine ist ja ausgefallen, die vielleicht nachgeholt wird im nächsten Jahr, das Ende des Kommunismus mit Alex Demirovic und der Gruppe Paris, die heute auch schon angesprochen wurde, und einem Vertreter oder einer Vertreterin der Initiative gegen jeden Extremismusbegriff am Dienstag, dem 23. November, auch im Kon 1 1930. Vielen Dank für euer Kommen und vielen Dank nochmal an dich und hoffentlich bis zum nächsten Mal.